somit haben wir das Jahr 2021 eingeläutet. Was ist denn hier los? Wir, das sind der Jörn aus dem Norden. Und die Totti aus dem Süden. Die Glöcknerin vom Allgäu. Ja, so habe ich nämlich das neue Jahr eingeläutet bei uns hier im Allgäu. Dazu gibt es nämlich eine kleine Geschichte. Kann ich gleich mal erzählen? Ja, dann los. Gleich zu Anfang. Jetzt warte mal, ich muss das Ding erstmal wegstellen. Das habe ich nämlich hier zwischen der Füße gehabt. Ja, ein paar Allgäuer haben über die Social Media nämlich dazu aufgerufen, statt Böller lieber mit Kuhglocken zu läuten. Und das habe ich mir dann nämlich nicht nehmen lassen und habe geguckt, was wir da noch so rumliegen haben. Und habe dann mit dieser Glocke dann eben auch um Mitternacht mich auf den Balkon gestellt und mal kräftig durchgeläutet und das neue Jahr eingeläutet. Beeindruckend. Ja, nee, finde ich super. Kam ein bisschen überraschend hinten raus, aber nee, läuft. Läuft. Wie hast du denn das neue Jahr eingeläutet? Wie bist du rübergerutscht? Ach, wir sind, das war super ruhig bei uns. Es war natürlich niemand da. Wir waren in einer Videokonferenz mit ein paar Freunden, haben hier bei uns im Haus gesessen, haben einfach lecker gegessen. Ich weiß gar nicht mehr, was es gab, ehrlich gesagt. Und hatten dann halt irgendwann so eine kleine Videokonferenz offen, wo wir einfach rumgequatscht haben. Und es war einfach wahnsinnig schön, weil einerseits dadurch dann doch genau die richtigen Leute mit dabei waren beim Jahreswechsel. Und andererseits war es halt auch so ein schönes Hundesilvester. Es war so ruhig. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal völlig stressfrei am Silvestertag um 14 und um 19 Uhr mit dem Hund rausgehen konnte und durch bewohntes Gebiet laufe, ohne dass der Hund völlig in Panik gerät. Das war einfach sensationell. Erst ganz spät am Abend, so 21.30 Uhr, 22 Uhr, wirklich unheimlich spät für Silvesterverhältnisse, haben wir hier ein paar einzelne Knaller wahrgenommen. Und dann halt um Punkt Mitternacht ging es dann auch los. Wir haben also schräg gegenüber ein, zwei Familien, die da sehr drauf stehen, die auch sich offensichtlich jenseits der Ostgrenze eindecken mit Material. Also das ist doch schon, das war schon sehr laut, was bei denen da von denen rüberkam. Und es gab natürlich auch ganz normales Feuerwerk und buntes Licht und so weiter. Und da kriegte der Hund dann doch irgendwann so ein bisschen die Manschetten. Aber halt längst nicht so in einem Ausmaß, wie das sonst in den Jahren war. Gegen halb zwei hat sie, oder gegen halb eins hat sie schon gepennt. Das war echt toll. Naja, muss halb zwei gewesen sein. Jetzt, wo du sagst, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also bei uns hat es sonst auch immer nachmittags schon damit angefangen und es war ruhig geblieben. Und um Mitternacht, da habe ich drei Stellen gezählt, wo geböllert wurde. Ganz normal, aber der Rest war auch alles ruhig. Bei euch kommt es auch, das Zeug aus dem Osten. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Dänemark Feuerwerk zugelassen hat. Weißt du da zufällig was? Nee, weiß ich auch nicht. Nee, das war einfach nur der Gedanke, dass es halt so laut und so durchdringend klang, dass es eben wahrscheinlich kein legales deutsches pyrotechnisches Erzeugnis war. Ach so, okay. Natürlich kann man auch in Dänemark Feuerwerk einkaufen. Das ist aber im Prinzip, soweit ich das überblicke von dem einen Silvester, das ich in Dänemark bisher verbracht habe, ist das auch nicht viel anders als das, was es bei uns gibt, außer dass es halt ein bisschen teurer ist. Und von daher, nee, also wenn du halt das in Anführungszeichen gute Zeug haben willst mit ordentlich Wumms dahinter, dann möchtest du, glaube ich, eher nach Polen fahren oder jemanden kennen, der da hinfahren kann oder da bestellen oder sonst irgendwas. Ah, okay. Den Unterschied habe ich jetzt nicht ausgemacht. Also ich weiß nicht, wo das Zeug herkam. Ich habe nur mitgekriegt, dass es vor Weihnachten habe ich die Werbung gesehen von Discountern, die angeboten haben, dass man Böller bestellen kann und dann abholen kann. Aber das wurde ja dann, glaube ich, zwischen Weihnachten und Silvester wieder unterbunden in irgendeiner Form. Genau. Und jetzt weiß ich nicht, wo die natürlich ihr Material herhaben, aber es war, wie gesagt, auch bei uns wesentlich ruhiger und angenehmer. Ich weiß jetzt nicht, ob dein Hund jetzt erschreckt worden wäre durch das Kuhglockengeläute, aber das war eigentlich das Einzige, was so richtig schön Lärm gemacht hat hier. Also das mutmaßlich nicht. Sie ist halt nicht schussfest. Okay. In dem Sinn. Ja, schön. Und dann demnach gesund. Ja, ja. Das ist immer wieder faszinierend, wie gut dieses dieses Medikament wirkt, was wir da bekommen haben. Dem Hund geht's wirklich, ich will nicht sagen blendend, also sie ist halt immerhin auch 17 Jahre jetzt fast alt. Das ist für einen Hund dieser Größe wirklich schon biblisch. Und natürlich hat man da irgendwelche altersbedingten Ausfallerscheinungen, das ist nicht, bleibt nicht aus. Aber verglichen mit dem, was wir so, weiß ich nicht, Oktober oder November oder wann es war, hatten, ist das, also ist sie wirklich topfit. Das ist fantastisch. Na schön, prima. Ja, ich sehe ab und zu die Fleets, wie es so schön heißt, auf Twitter von deiner Frau. Die nimmt ja gerne ein paar Videos immer auf von eurem Hund und das schaue ich mir immer sehr gerne an. Ja, seitdem dieses Feature eingeführt worden ist für die Twitter-App, hat sie also gesagt, dann immer wenn sie einen Fleet macht, dann ist da, hat das irgendwie Hundebezug. Und sie hatte sich eigentlich mal vorgenommen, einen pro Tag zu machen, aber ich glaube, das hat gar nicht so durchgehalten. Nee, glaube ich nicht. Außer ich hätte sie immer verpasst. Die bleiben ja auch bloß 24 Stunden vorrätig und ich schaue jetzt nicht jeden Tag rein. Aber ich finde die Fleets ganz lustig, muss ich ehrlich sagen. Also gerade, was ist das, was man so über Twitter verbreitet? Eigentlich nichts, was Bestand haben sollte. Und von dem her, keine Ahnung, wenn ich mal ein Bild vom Essen poste oder irgend sowas, wenn das 24 Stunden später wieder weg ist, habe ich auch nichts dagegen. Also ich finde die Fleets ganz nett. Ich finde es ganz lustig. Ich kenne jemanden aus dem erweiterter Bekanntenkreis, die ein Skript hat, was regelmäßig alle ihre Tweets löscht, die älter als 7 Tage sind. Ach, auch nicht schlecht. Ach, das ist ja interessant. Ich finde das gleichzeitig irgendwie spannend, weil es natürlich auch mit Datenhygiene zu tun hat. Ne? Also je weniger Daten von dir anfallen, desto weniger recherchierbar bist du ja im Zweifelsfall auch. Insofern nachvollziehbar. Aber gleichzeitig finde ich es in meinen eigenen Tweets auch so komfortabel, mal irgendwas zurückrecherchieren zu können. So, keine Ahnung, was habe ich eigentlich vor 5 Jahren zu dem und dem Thema geschrieben? Und wenn man so ein bisschen Twitter-Suche beherrscht, dann kann man das eben rausfinden. Dann kann man das eben, wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich finde die Suchfunktion bei Twitter nicht sehr komfortabel. Und von dem her, wenn ich dann irgendwie mal was suche, so, warte mal, wann habe ich das Smartphone damals gekauft und ich will dann die Suchfunktion zu irgendeinem, ist ganz schwierig, das herauszufinden. Ja, es gibt da so eine, also in der erweiterten Suche, also du musst erstmal in dieses Suchfeld reinklicken. Und dann redest was vom eingeben? Smartphone oder vom PC sitzen? Am PC. Ah ja. Oh. Ah, okay. Wenn du in dieses Suchfeld reindrückst dann, und da was eingetippst, dann kannst du auch auf erweiterte Suche klicken und da kannst du dann angeben, von welchem Account das sein soll, das kann auch dein eigener sein, und aus welchem Zeitraum du den Suchbegriff finden möchtest. Und wenn man sich eben merkt, was dann für Operatoren oben in der Suche dann erscheinen, dass also du auch einfach stattdessen schreiben kannst from Doppelpunkt die Hörmupfel, dann sind das also nur deine eigenen Tweets und dann kannst du irgendwie mit since und until ein Datum angeben und das geht dann auch. Und so kannst du halt, wenn du das weißt, wie das schematisch aufgebaut ist, dann brauchst du halt den Schritt über die Suchfunktion nicht mehr gehen. Ah, okay. Ja, oder ich schicke dir eine Telegram-Nachricht und frage, wie alt ist eigentlich mein Telefon? Ja, auch das geht. Nee, das habe ich nämlich heute zur Erklärung für unsere Hörer heute gemacht, weil mein Handy gibt langsam den Geist auf. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Wie alt ist das Handy? Es kann doch maximal 2 Jahre alt sein oder so. Und dann habe ich dich gefragt, weil du zur gleichen Zeit gekauft hast. Und dann haben wir festgestellt, dass es doch schon ein bisschen älter ist. Also es stürzt öfters mal ab. Es sind deutlich die Drucktasten von der Tastatur zu sehen auf dem Bildschirm inzwischen. Und der Ein- und Ausschaltknopf, der ist schon sehr weich und durchdrückend. Und da habe ich nämlich gedacht, also ein 2 Jahre altes Handy, das kann es ja wohl nicht sein. Musste mal gucken, wie alt das ist. Und das habe ich eben nicht herausfinden können. Und da habe ich dich gefragt. Und du wusstest es noch, hattest wohl noch die Rechnung da liegen, oder? Nö, ich habe einfach geguckt, wann ich in meinem Podcast darüber erzählt habe, dass ich ein neues Handy habe. Ah, auch nicht schlecht. Stimmt, das kann auch immer sehr hilfreich sein. Ja. Suchfunktion in dem Zusammenhang überaus wichtig, ja. Na, ich guck mal, was dieses Jahr so auf den Markt kommt. Ich werde dann wahrscheinlich ein neues kaufen. Ich habe jetzt schon auch ein bisschen so Richtung, wie nennt sich das, Xiaomi? Gelinst Xiaomi 11 oder eventuell abwarten, bis das Samsung 21 rauskommt und mich darüber mal informieren, welche Vor- und Nachteile das Gerät hat. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja, ich bin immer ganz unsicher, was ich, also erstmal, ich finde die Samsung-Dinger, die werden langsam unangenehm groß. Ja. Und auch unangenehm teuer. Ja, genau. Also, puh, ich meine, ich fand meins jetzt schon nicht günstig damals. Mhm. Aber, das, ja, also, genau. die neu kaufen, selbst mit Vertrag, also das ist ja alles kein Spaß mehr. Ich meine, nee. Die rennen alle irgendwie Apple hinterher, die ja schon vor Jahren irgendwie die 1.000-Euro-Marke übersprungen haben. Aber ich sehe es auch nicht ein, irgendwie 1.200 Euro für ein Smartphone auszugeben, was dann irgendwie 4 Jahre hält und bis es keine Updates mehr bekommt. Ja, das ist ja das andere. Also das ist ja das Einzige, was man Apple wirklich zugutehalten muss. Deren Update-Politik ist ja wirklich sensationell. Wie lange so ein iPhone noch auf ein aktuelles Betriebssystem bekommt, das ist ja bei Samsung und ähnlichen Herstellern, das ist ja lachhaft. Echt? Okay. Ja. Also, weil ich hatte ja ein iPhone und bin genau aus diesem Grund gewechselt, weil ich damals nämlich die Updates nicht mehr gekriegt habe für das 4GS war es, glaube ich. Naja klar, irgendwann fällt das auch hinten runter, aber das geht halt bei anderen Herstellern viel schneller. Ja, aber das war nicht allzu lang, das waren glaube ich 4 Jahre oder so. Naja, bei Samsung kannst du es haben, also je nachdem, wenn du jetzt das Top-Gerät kaufst, dann sind es halt 4. Und die Billigvariante davon, es gibt ja dann irgendwie so die S-Serie als Premium-Modell und die A-Serie oder sowas, ist glaube ich so das ein Regalfach weiter unten und das sind halt zum Teil nur 2 Jahre. Ja, aber ich habe für mein 8er Samsung damals 280 Euro bezahlt und zur gleichen Zeit hätte ich damals für das iPhone schon knapp 1.000 bezahlt. Ja, ja, klar. Und da habe ich dann damals gesagt, also dann kaufe ich mir lieber für 280 Euro ein Handy und dann geht es nach 4 Jahren halt so, dass die Updates nicht mehr gemacht werden. Als wenn ich da so ein Top-Gerät kaufe und nach 4 Jahren ist dort auch Schluss. Also ich bin deswegen gewechselt. Also. Aber also ich bin echt ein bisschen sauer, weil mein Telefon ist echt noch gut. Aber es fällt jetzt eben auch aus der Update-Reihe raus. Mhm. Ich werde also kein neues Android-Update mehr bekommen von Samsung. Das bedeutet natürlich, irgendwann wird dieses Telefon auch immer unsicherer und immer anfälliger für Sicherheitslücken und irgendwann kann ich dann irgendwelche Apps nicht mehr installieren, weil die eine bestimmte Grenze oder eine bestimmte Versionsnummer haben wollen. Dafür ist es halt einfach zu teuer. Ja. Und dann weiß ich noch nicht, was ich daraus mache, keine Ahnung. Also was ich immer noch gut finde, ist die Akkulaufzeit. Die war ja beim iPhone 4S miserabel. Und da war ich ja wirklich positiv erstaunt über das Samsung. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt teilweise, ich will nicht sagen, ich sehe die Schrift an der Stelle nicht mehr, aber ich sehe halt deutlich die Abdruckstellen von der Tastatur. Ach krass. Und das ist halt deutlich zu sehen, wenn ich irgendwie Bilder anschaue oder so. Oder auch die Apps auf meinem Display sehe, dann denke ich mir, was ist denn da für ein komischer Schatten? Und das sind halt die Abdruckstellen und das finde ich irgendwie... Ist jetzt kein Grund, es deswegen wegzugeben, aber wie gesagt, stürzt ohne Grund ab. Irgendwelche Apps, ich habe auch noch nicht rausgefunden, welche Apps, sind jetzt schon mehrmals jetzt passiert von unterschiedlichen Apps. Und ja, jetzt bin ich so am Überlegen und schon mal zu gucken ein bisschen. Hm. Ja, gut. Ja, wie ist denn überhaupt das Wetter bei dir? Ach so, das haben wir jetzt ganz ausgelassen. Komplett. Kalt. Wir hatten heute Morgen in Oberstdorf minus 25 Grad. Jetzt sagst du nichts mehr, gell? Nee, da fällt mir überhaupt nichts so ein. Aber ansonsten herrliches Wetter, Sonnenschein, aber auch ein sehr kalter Ostwind. Wir sind am Wochenende ein bisschen spazieren gegangen, haben dann uns bis oben hin zu gemummelt und die Nase eingemummelt und alles. Aber es war wirklich richtig eisig kalt. Und Richtung Osten laufen war echt unangenehm. Aber wenn man dann den Wind im Rücken hatte, war es dann einigermaßen in Ordnung. So lange, halt bis man wieder umdrehen muss. Ja, das ist ja, irgendwann muss man wieder umdrehen. Ja, und Schnee haben wir. Und von dem her war es eine herrliche Winterlandschaft, was natürlich wieder dazu beigetragen hat, dass die diversen Hotspots überlaufen waren bei uns. Und die Parkplätze voll waren und die Polizei einschreiten musste und so weiter und so fort. Und bei euch? Habe ich ja schon mal gesagt, ne? Wir haben Herbst von Oktober bis Mai. Bis Mai. Also hier lag jetzt mal einen Tag lang ein bisschen Schnee, also im Bereich unter 2 Zentimeter und alles auch sehr nass und matschig. Also es hat gereicht dafür, dass hier bei uns um die Ecke ist so eine Wiese, da ist so ein wie so eine, ja, das wird immer vom Schützenverein genutzt zum Vogelschießen und da ist so eine Vertiefung, also da geht es irgendwie so 5-6 Meter runter zum Abhang und da sind dann halt die Kinder gerodelt und haben Schneemänner gebaut. Das war tatsächlich so ein bisschen das einzige bisschen Winterparadieslandschaft, was man hier so erwarten kann gerade. Also nichts Neues im Norden? Nö. Aber ist das dann auch immer wolkig bei euch oder diesig oder Hochnebel oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, fast immer. Also ganz selten, dass mal die Sonne rauskommt. Also heute Morgen war es kalt und regnerisch. Und der Hund wollte dann zwar raus, aber fand das auch richtig doof. Also wir sind irgendwie 100 Meter weit gekommen und dann hat sie sich so gewehrt, dass ich gesagt habe, na gut, dann drehen wir halt um. Aber was sie dann halt nicht geschnallt hat, war, dass wir wieder zurückgehen, sondern sie dachte, wir gehen jetzt einfach weiter, nur anders, einen anderen Weg. Und das findet sie auch immer kacke. Und also wir haben da ein bisschen miteinander gekämpft und gerungen. Aber wir sind dann wieder zu Hause angekommen und waren dann beide sehr froh, dass wir nicht noch länger im Regen sein müssen. Ja, da geht's uns dann schon gut, dass bei uns doch oft auch im Winter die Sonne rauskommt. Da haben wir es schon schön hier. Ja, und was macht die Corona-Sache bei euch? Ja, wir stehen von den Zahlen her gar nicht so wahnsinnig schlecht da. Wir sind jetzt, also in Schleswig-Holstein-Bezug, ist es jetzt mal wieder schlechter geworden. Also wir sind jetzt irgendwie, glaube ich, knapp über 70 pro 100.000 in 7 Tagen. Und das ist für unsere Verhältnisse ja schon viel. Wir waren ja zeitweise irgendwie auf Platz 3 von den wenigsten Infektionen bundesweit. Das ist schon, es sind halt ganz häufig dann Altenheime, die Infektionsherde sozusagen. Und das so auch diesmal. Es sind jetzt wohl auch Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses, wenn ich die Zeitung richtig verstanden habe, infiziert. Das habe ich so genau heute Morgen gar nicht gelesen. Und das sind halt so Sachen, die, ja, es geht halt auf und abwärts, ne? Und es sind eben dadurch, dass hier auch vergleichsweise wenige Menschen leben, schnellt halt auch durch ein einzelnes Ausbruchsereignis an irgendeiner Stelle im Kreis die 7-Tage-Inzidenz wieder hoch. Das geht bei uns relativ schnell. Es wird wahrscheinlich in 10 Tagen wieder irgendwo so um die 30 liegen und dann wieder mal irgendwie hochgehen. Aber ihr impft fleißig. Wir haben jetzt angefangen zu impfen, ja, genau. Am 4. Januar sind die Impfzentren gestartet. Am 27. Dezember war Impfstart für Alten- und Pflegeheime mit mobilen Impfteams. Für diese Impfzentren, da gibt es jetzt 15 Stück im Land, 29 sollen es mal werden, wenn genug Impfstoff da ist. Und da kann man sich dann abhängig von der Zahl der Impfdosen eben einen Termin holen, je nachdem in welcher Gruppe man ist. Und ich glaube, für diese Woche, in der wir jetzt aufzeichnen, gab es 15.000 Termine, die vergeben werden konnten. Und das sind immer gleich auch, da wird gleich der Termin für die Zweitimpfung mitvergeben. So macht Schleswig-Holstein das. Und das hat 14 Minuten gedauert, sagt der Gesundheitsminister. Sein Sprecher hat von 24 vorher gesprochen. Deswegen sagen wir mal, unter eine halbe Stunde hat es gebraucht, um alle 15.000 Termine zu vergeben. Okay, nicht schlecht. Und ist der zweite Impftermin dann 3 Wochen oder 6 Wochen danach? 2. 2 nur? Okay. Ja. Weil ich hatte irgendwie mitbekommen, dass die sich noch nicht einig sind, ob man 6 Wochen danach macht oder 3 Wochen und inwieweit das Sinn ergibt. Aber 2 Wochen, dass das bei euch schon feststeht, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Aha. Ich hatte das so verstanden, dass das grundsätzlich vom Hersteller so angeordnet in Anführungszeichen ist. Ah, okay. Nee, das hatte ich hier zum Beispiel gar nicht. Okay. Wie macht ihr es denn in Bayern? Was ich jetzt mitbekommen habe, bei uns sollte es am 27. Dezember losgehen. Die Impfdosen waren wohl auch alle schon verteilt gewesen. In manchen Gebieten war es allerdings so, dass die Frage offen war, ob die Kühlkette unterbrochen worden war. Und da mussten noch Nachforschungen angestellt werden, was denn passiert ist, ob das vielleicht nur ein Ablesefehler war oder ob da wirklich irgendwas nicht funktioniert hat. Und es soll wohl Landkreise und Gegenden gegeben haben, wo eben die Kühlkette unterbrochen worden war. Und dann hat sich's ein bisschen nach hinten raus verschoben, dass die Altenheime dann ein bisschen später dran waren mit dem Impfen. Was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass eine Online-Seite irgendwie gestellt wurde, wo man jetzt Termine ausmachen kann für die über 80-Jährigen, die eben zu Hause wohnen und in die Zentren fahren. Heute habe ich erst gelesen, oder gestern? Gestern habe ich gelesen in der gestrigen Zeitung. Nee, heute. Was haben wir denn für einen Tag? Heute ist der 11. Januar. Montag, der 11., genau. Da war es in der heutigen Zeitung, dass die Impfzentren halt nur so lange impfen können, solange Dosen da sind, und es seien nicht ausreichend genug da gewesen. Also sie konnten nicht so viele Termine ausmachen, weil eben nicht genügend Impfdosen da gewesen wären. Ja, gut, das ist offensichtlich ein bundesweites Problem. Ja, ich frage mich immer, wie man das bewerten muss. Also ich habe neulich mit jemandem darüber diskutiert, dass die Bundesregierung da versagt habe mit ihrer Impfstrategie. Und dass man jetzt also, das sei jetzt quasi fahrlässig, das vorzutäuschen, dass jetzt alles super sei und alles ideal läuft, was ja stimmt ja gar nicht. Und die Impfzentren standen 6 Wochen lang leer und so weiter. Und ich denke mir, also abgesehen davon, dass man es ja sowieso nicht richtig machen kann, weil es immer irgendwie jemanden gibt, der irgendwas doof findet. Hm. Ich denke mir irgendwie so, es ist doch besser, wenn man jetzt erstmal mit vergleichsweise weniger Impfdosen ins Rennen geht und die auch wirklich verimpfen kann, als dass man dann auf einem Berg von Impfdosen sitzt, die irgendwann verfallen und nicht mehr benutzt werden dürfen und keiner kommt. Also es ist ja auch, man weiß ja auch vorher gar nicht, wie viele Leute wollen denn überhaupt geimpft werden, weißt du? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Wir haben irgendwann Untersuchungen gehabt, wo es hieß, dass sich nur 40% der Leute impfen lassen wollen. Oder 50. Da habe ich auch ständig andere Zahlen komischerweise, ja, genau. Ich weiß es auch nicht. Naja, es kommt natürlich immer darauf an, wen man gerade fragt, ne? Also es ist ja, werden ja nur irgendwie, weiß ich nicht, 1000, 2000 Leute befragt und dann wird das ja hochgerechnet. Aber das wäre ja fatal, wenn man den Impfstoff produziert, der hält irgendwie 15 Tage tiefgekühlt. Und dann musst du den halt irgendwie 3 Wochen aufbewahren, bis du den verimpft hast. Das ist doch auch scheiße. Oder verstehe ich jetzt was falsch? Wie siehst du es? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie das mit dem eingekauften Impfdosen war. Sie haben ja da, keine Ahnung, am Anfang wie viele Millionen, 100 Millionen da eingekauft. Und es war ja nur eine gewisse Anzahl an Impfdosen da. Und das wurde eben prozentual auf die unterschiedlichen europäischen Länder verteilt. Mhm. Und wenn dann eben nur so und so viel produziert werden konnten, es war ja dann erstmal nur dieses Unternehmen BioNTech, was dieses Serum da produziert hat, dann muss das natürlich auch gleichmäßig verteilt werden. Und dann kann man ja erstmal anfangen. Und ich finde eigentlich auch, dass wir relativ schnell angefangen haben. Das war ja, keine Ahnung, innerhalb von 2 Tagen, es ist zugelassen worden und dann konnte es auch schon losgehen. Mhm. Es war auch alles vorbereitet und ich habe das eigentlich auch alles relativ positiv gesehen. Was natürlich mich immer ein bisschen nervt, ist wirklich diese, ich habe da eine News-Timeline, wo ich ständig irgendwelche Querulanten lese und die dagegen stänkern und dann gibt wieder einer andere Kommentare ab und der nächste wieder die. Das sind Politiker, das sind Virologen, das sind ständig, als wenn die sich da alle profilieren müssen, und das nervt mich. Da kriege ich immer 100.000 Informationen und weiß jetzt nicht mehr, was kann ich denn für bare Münze nehmen und was nicht. Ja. Das macht mir ein bisschen zu schaffen, deswegen möchte ich mir da ehrlich gesagt auch kein Urteil erlauben und jetzt da rumquengeln und sagen, hallo, ich möchte jetzt auch endlich mal geimpft werden oder was ist denn los, warum geht das nicht voran? Ich fand es relativ gut geregelt und auch der Informationsfluss fand ich jetzt von der Bundesregierung relativ gut gelöst. Also ich wusste zu jedem Zeitpunkt, wann ich dran bin oder wann meine Mutter dran ist oder wann die Altenheime dran sind. Mhm. Bis jetzt fühle ich mich gut informiert, also muss nicht jammern. Weiß ich nicht. Ja, also das deckt sich auch mit dem, wie ich es sehe. Also ja, aber ich glaube, es gibt halt auch einfach Leute, die aus Prinzip dagegen sein müssen, im Zweifelsfall halt, weil sie irgendwie jetzt schon im Wahlkampfmodus sind oder irgendwas. Ja, wahrscheinlich, ja. Wobei bei mir natürlich auch noch Fragen offen sind. Zum Beispiel, wir lassen uns jetzt alle impfen, sind wir denn dann auch nicht mehr ansteckend? Wir können zwar daran nicht erkranken, sondern ist die Frage, können wir andere noch anstecken? Und dann, wenn wir wirklich noch andere anstecken können, dann ergibt für mich das Impfen an sich keinen Sinn mehr. Und das möchte ich gerne mal erklärt haben, warum es dann trotzdem Sinn ergibt, sich impfen zu lassen. Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Also da fehlt tatsächlich ja die Datenlage sozusagen. Das ist ja noch nicht so langfristig beobachtet worden, was das jetzt bedeutet. Und der Verlauf von Covid-19 war ja auch immer so, dass es nicht ein Krankheitsbild gibt. So, es gibt Leute, die haben einen schweren Verlauf. Es gibt Leute, die haben einen Verlauf, wo sie fast gar keine Symptome haben und trotzdem hoch ansteckend sind. Und von daher kann ich mir auch vorstellen, dass die Reaktion auf den Impfstoff unterschiedlich ausfällt. Keine Ahnung, weiß man alles ja nicht. Das wird sich jetzt dann auch zeigen müssen, weil ja das Verfahren zwar korrekt abgelaufen ist, aber ja schon ein bisschen verkürzt war, weil sie halt einfach mehrere Arbeitsschritte parallel durchgeführt haben, die sonst nacheinander laufen müssen. Keine Ahnung, ob man das hätte rausfinden können. Also für mich ergibt es dann nur Sinn, also wenn wir jetzt zwar nicht angesteckt werden können, aber immer noch andere anstecken, dann ergibt für mich einfach nur Sinn, wir müssen alle geimpft werden, damit wir alle gesund bleiben. Wir dürfen halt, weißt du, wir dürfen aber selbst nicht mehr krank werden. Ja, du kannst aber auch nicht alle impfen. Also es gibt halt Leute, die vielleicht allergisch auf einen Bestandteil des Impfstoffes reagieren. Und du kannst auch niemanden dazu zwingen, das hat auch keiner vor, egal was die ganzen Impfgegner immer erzählen, es wird keine Impfpflicht geben. Das funktioniert einfach nicht. Ja, ist die Frage, ob es eine Impfpflicht wird, es wahrscheinlich nicht geben, aber es könnte durchaus sein, dass es Unternehmen geben wird, die dann sagen, wenn du zum Beispiel mit uns fliegen willst, dann musst du geimpft sein. Ja, das halte ich für ganz furchtbar falsch. Dass es ein indirekter Druck auf einen ausgelöst wird, sage ich jetzt mal. Also ich bin komplett dagegen, irgendwelche Impfprivilegien einzuführen. Also dass jemand, der geimpft ist, mehr darf als jemand, der keine Impfung nachweisen kann. Das finde ich komplett falsch. Da hat ja jetzt ein Zahnarzt aus, irgendwo im Bayerischen, hat er jetzt einen Shitstorm ausgelöst, weil er gesagt hat, seine Angestellten müssen geimpft werden, sonst werden sie unbezahlt freigestellt. Und da hat er ganz böse Drohungen dann gekriegt und anscheinend auch ein kleines Päckchen mit undefinierbarem braunen Inhalt vor der Tür gehabt oder auf dem Schreibtisch liegen gehabt. Also ich finde das auch nicht richtig, aber es ist nicht richtig, aber ich wollte es nur mal erzählt haben. Nee, glaube ich auch nicht. Und dass man sowas ja sehr gut auch arbeitsrechtlich klären kann. So, da muss man ja nicht irgendwie. Ja, vor allem kann man nicht irgendwie, kann auch die Regierung nicht sagen, es gibt eine Impfpflicht, wenn nicht genug davon da ist. Wenn es Leute gibt, wie du vorhin gesagt hast, die es gar nicht vertragen. Also es gibt ja viele Gründe dagegen, so eine Impfpflicht einzuführen. Also davor hätte ich jetzt auch überhaupt keine Angst. Muss auch jeder selber entscheiden. Aber wenn ich so die Zahlen so sehe, also wir hatten auch vor einer Woche ungefähr, waren wir auch unter 46. Und jetzt, wenn ich so auf Oberallgäu schaue, sind wir wieder bei 116. Geimpft sind inzwischen 124.000. Und wie viele Einwohner haben wir? 13.124.000. Also 0,92 Promille. Ja. Ist ja noch nicht mal Prozent, ist ja. Ja. Nee, 9,2 Promille, so rum. Genau. Genau, es gab irgendwie ich habe eine Statistik gesehen unter den Bundesländern, welches Land wie viele Impfdosen schon verimpft hat. Und da war Schleswig-Holstein, glaube ich, bei 24% der Impfdosen, die zur Verfügung standen. Und wir schaffen irgendwie, weiß ich auch nicht, 15.000 Dosen, für die es dann Termine gab in den Impfzentren, die gehen ja dann auch weg. Also sind wir jetzt irgendwie mit Ende dieser Woche dann bei knapp 30.000, die alleine in diesen Impfzentren geimpft worden sind und dann, keine Ahnung, was die mobilen Impfteams am Tag schaffen. Es wird also, das zieht sich noch eine Weile. Und die Kapazität ist ja so ausgelegt, dass man pro Impfzentrum pro Tag ungefähr 1000 Leute durchschleusen kann. Das heißt, wir wären irgendwann dann bei 29.000 am Tag. Und dann geht's für Schleswig-Holstein relativ schnell. Wir sind ja nicht so viele. 1,5 Millionen oder so. Mhm. Ich lese gerade hier bei unserem bayerischen Informationsseite: Mit der aktuell vorgesehenen Kapazität der Impfzentren sind täglich mehr als 30.000 Impfungen möglich. In der Anfangsphase soll an 7 Tagen die Woche geimpft werden. Es wurden bislang insgesamt 321.000 Impfdosen nach Bayern geliefert, aber das halbiert sich ja, weil man ja Vorrat halten muss für die zweite Impfung. Seit Beginn der Corona-Impfung wurden in Bayern bis einschließlich 10. Januar 124.000, ja, das war die Zahl, die ich mir im Kopf hatte, gegen Virus geimpft. Ja, also es wird schon werden. Ja, natürlich. Optimistisch in die Zukunft. Klar. Aber es wird eben wohl nicht so sein, dass wir bis Sommer damit durch sind. Naja, wenn jetzt der zweite Impfstoff dazu kommt, Moderna oder wie der heißt, und ein dritter ist gerade in der Phase, geprüft zu werden und eventuell auch noch zugelassen zu werden. Ja, wenn dann die Hausärzte mitimpfen können sozusagen, ne, dann wird es nochmal besser. Wäre gut, aber mit den ersten beiden, also mit dem von BioNTech und von Moderna, die müssen eben noch so kühl gelagert werden, dass Hausärzte nicht mitimpfen können. Mhm. Aber der dritte, der wohl gerade in Arbeit ist, der könnte dann ausgegeben werden an die Hausärzte. Allerdings soll der nur eine 60-70%ige Qualität haben. Also, naja, wir werden sehen. Ja, genau, wir werden sehen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, denn wir haben ein Thema aus der Glocke, entsprechend vom Westkirchen-Andi. Und der berichtet uns, dass ein Pferd eine schnellere Datenübertragung geschafft hat als das Internet. Das ist richtig. Denn ein Fotograf aus dem Sauerland hat bereits im November ein kleines Experiment gewagt. Er hat eine 4,5 Gigabyte große Datenmenge an Bildern in einen 10 Kilometer entfernten Ort geschickt, in eine Druckerei, und hat gleichzeitig zwei Reiter losgeschickt, die mit einer DVD oder mit einer DVD losgeritten sind, um eben diese Datenmenge direkt dort bei der Druckerei abzugeben. Und die Pferde waren schneller am Ziel. Sie waren nämlich bereits schon nach 104 Minuten am Ziel. Und das Übertragungsprogramm hat mehr als 5 Stunden dafür gebraucht. Oh. Findest du das nicht lustig? Ich fand das richtig lustig. Ja, das ist auch wahnsinnig traurig, lustig. Aber ja, lustig. Genau. Da hat auch irgendjemand bei Twitter was wahnsinnig Intelligentes zu geschrieben. Ich hatte mir vorgenommen, das noch rauszusuchen. Wenn ich dazu was finde, dann werde ich das noch in die Shownotes nachfügen. Ja, meine Güte, es ist das Leid der Digitalisierung in Deutschland, ne? Also wir haben halt keine flächendeckende Glasfaser, obwohl wir seit 20 Jahren darüber sprechen, dass wir jetzt flächendeckende Glasfaser kriegen sollen. Seit 40 Jahren fast. Mitte der 80er war das schon Thema beim Chaos Computer Club, und in den 90ern war das auch auf der politischen Agenda eigentlich. Ja, hat super geklappt. Also ich hätte jetzt vor einem Jahr noch keine Homeoffice machen können, da wäre ich aufgeschmissen gewesen. Also ich hatte wirklich wahnsinnig Glück, dass letzten Sommer bei uns Glasfaser verlegt wurde und wir auch relativ schnell angeschlossen wurden, weil sonst hätte ich jetzt definitiv nicht von zu Hause aus arbeiten können. Da bin ich schon froh drum, dass das jetzt geklappt hat. Aber viele andere haben immer noch das Problem, dass das eben nicht geht. Ein Kollege von mir, der wohnt in einem kleinen Dorf hier in der Nähe, der kann seine Sachen nicht von zu Hause machen. Wenn gleichzeitig sein Sohn im Internet irgendwie Fernunterricht hat mit der Schule, dann bleibt nicht genug Datenkapazität übrig, dass er auch noch irgendwelche Sachen verschicken kann, die er zu Hause produziert hat. Dann muss er halt ins Büro fahren. Das glaube ich auch so, das ist immer noch, ja. Das ist wirklich tragisch. Also ich bin echt heilfroh, dass wir hier so gut angebunden sind, dass ich so mein Kram von hier machen kann, dass ich das eben nicht muss, um eben die Kontakte zu reduzieren. Aber ja, es wird auch noch eine Weile dauern, bis das soweit ist. Weil gerade in Nordfriesland gibt es, glaube ich, 3 Zweckverbände und Gesellschaften, die sich den Kreis aufgeteilt haben, darin, wie, wo, wann und nach welchen Gesichtspunkten Glasfaser verlegt werden soll. Und die treten alle irgendwie gefühlt so ein bisschen auf der Stelle. Also da bewegt sich zwar langsam und stetig was, aber es ist halt immer so dieses, sie gehen erstmal in einen Ort und sagen, okay, wir fangen jetzt an, hier das zu vermarkten, den Breitbandausbau. Und wenn wir eine bestimmte kritische Menge erreicht haben von Leuten, die schon mal blind einen Vertrag mit uns machen, dann lohnt es sich finanziell, die ganzen Arbeiten durchzuführen. Okay. Die haben dann auch einen Preisvorteil. Und alle anderen können sich dann später auch noch anschließen lassen, wenn sie das denn wollen. Die müssen dann aber mehr bezahlen. Und was dann passiert, gerade in größeren Ortschaften, ist dann, kaum startet die Vermarktung, dann kommen Vodafone und die Telekom und schicken ihre, also wirklich Drückerkolonnen los und machen großflächig Werbung und rufen Leute an und drehen denen dann eben aufgebohrte Kupferverträge an. Hatte ich jetzt auch gerade hier wieder. Husum ist gar kein Ausbaugebiet im Augenblick. Aber wir sind jetzt irgendwie seit einem Jahr auf 100 Mbit, sind damit auch zufrieden. Und jetzt rief dann die Telekom an und sagte, ja, wir haben jetzt unsere Technik umgestellt und wir können da hier irgendwelchen Schnickenfittich machen und dann können sie 250 Mbit haben. Wie klingt das für Sie? Scheiße, ich bin ja zufrieden. Ich will nicht noch mehr bezahlen. So, aber ja, also die hat wirklich alles versucht. Und das ist eben, wenn du, ich sag mal, Lieschen Müller auf dem Land, die ist seit 50 Jahren bei der Telekom und dann kommt irgendjemand und sagt, du brauchst jetzt Glasfaser, damit dein Haus, wenn du es irgendwann mal verkaufen wirst, seinen Wert behält. Und dann hat sie sich fast dazu entschieden, den Anbieter zu wechseln und dann ruft die Telekom an und sagt, ja, ich kann jetzt aber anbieten, hier für wenig Geld mehr sind sie mindestens genauso schnell wie mit ihrer komischen Glasfaser, nur wir machen das über Kupfer, es ändert sich für sie nichts. Kein Bagger kommt und gräbt ihren Garten um. Bleibt alles so beim Alten, wie sie es kennen. Und dann sagt er, ja gut, dann machen wir das halt so. Ja, man muss sich halt schon ein bisschen auskennen und damit beschäftigt haben, gell? Genau. Und dann wird eben der Ort im Zweifelsfall nicht ausgebaut und dann hast du diesen Flickenteppich. Naja, dann muss man doch aufs Pferd wieder steigen und seine Daten. Genau. Verschicken. Per Pferd. In welchem Zustand ist denn dein Auto? Mein Auto ist in einem brillanten Zustand. Du fährst aber auch keinen Porsche Cayenne, nehme ich an. Nee, warum sollte ich auch? Unglaubliche Mängel stellte die Polizei fest. Und zwar, jetzt muss ich schon mal schnell gucken, in Gummersbach. Wo ist Gummersbach? In Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, genau. Bei einem Porsche Cayenne fest. Auch der TÜV hat da die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als sie diesen Sportwagen dann stilllegen mussten, denn da war wirklich nichts mehr in Ordnung. Das leichte Hoppeln steht da in dem Bericht von presseportal.de. Ja, das ist ein Polizeibericht. Das leichte Hoppeln, welches der Wagen bei geringer Geschwindigkeit an den Tag gelegt hatte, lag schlicht und ergreifend daran, dass das Fahrwerk des Sportwagens dermaßen tiefer gelegt war, dass der Kotflügel eine Reifenflanke des rechten Hinterrades aufgeschlitzt hatte. Oh. Dass der Reifen vollkommen ohne Luftdruck daherkam, war der Fahrerin offensichtlich nicht ganz so wichtig gewesen. Dem linken Hinterrad drohte das gleiche Schicksal. Es war bereits so abgeschliffen, dass das Profil nur noch zu erahnen war. Okay. Also da war einiges im Argen, aber das reichte nicht, denn als das Auto dann kontrolliert wurde im Rahmen dieser, ja, kontrolliert im Rahmen dieser Kontrolle, sehr gut. Schlau. Super, ole ole. Solltest was mit Sprache machen vielleicht? Mit was? Mit Sprache. Mit Sprache? Beruflich oder so. Oder als Hobby. Als Hobby, sollte ich unbedingt machen, vielleicht Podcast. So, genau. Das hat mich total rausgebracht. Ach so, ja. Die kontrollierte Kontrolle brachte dann noch zutage, dass das Blinkerglas aus der Fassung hing und die zu der Hinterachse führende Antriebswelle war von der Hinterachse abgetrennt und lag lose auf der Auspuffanlage. Also es war einiges an diesem Auto nicht in Ordnung. Und jetzt frage ich mich, ein Porsche Cayenne, das könnte doch eigentlich ein Auto sein, was A, eine gewisse Qualität hat und B, noch gar nicht so alt ist. Oder wie alt kann ein Porsche Cayenne sein? Du kannst Gibt es schon so 15 Jahre alte Cayennes? Naja, das klingt ja eigentlich eher danach, als hätte da jemand ganz furchtbar schlecht getuned. Also der Wagen ist 2002 eingeführt worden, 19 Jahre ist das jetzt her. Insofern, der kann durchaus auch einfach alt sein. Okay. Aber ich glaube, also es ist so wie die Pressemitteilung hier klingt, da ist wahrscheinlich einfach nur ganz furchtbar schlecht dran rumgebastelt worden. Also wenn der Wagen tiefer gelegt, so weit tiefer gelegt worden ist, dass der Reifen am Kotflügel schabt, das war ja keine Fachwerkstatt, die sowas macht. So, dass ja, das muss aber doch abgenommen werden vom TÜV. Also von dem her muss es ja Hand und Fuß gehabt haben. Oder der war halt nicht beim TÜV, der Wagen. Das, die so, Möglichkeit besteht ja auch, dass man einfach sagt, ja gut, wir haben jetzt hier so ein bisschen, oder wir kennen vielleicht irgendjemanden. So. Also ich frage mich ja durchaus bei manchen Autos, wie sie das schaffen, dass manche Tuning-Maßnahmen eingetragen werden. Aber wenn du sowas halt liest, was weiß ich, die Auspuffanlage war nur noch Rohre ohne jeglichen Schalldämpfer, also das war nicht, also das Auto ist nicht einfach nur alt. Ja, stimmt, das kann auch noch manipuliert worden sein und dann kommt so Kleinigkeiten wie Blinkerglas, was aus der Fassung hing und das vordere Kennzeichen fiel ab. Das sind dann noch Kleinigkeiten, die da nicht mehr aufwiegen. Also. Und dann haben sie sich irgendwie überlegt, Allrad wollen wir doch nicht haben, also trennen wir mal die Antriebswelle von der Hinterachse. Und also, ja, also dass die damit so überhaupt so halbwegs sicher rumfahren konnte, ist schon ein Wunder. Ja, ich verstehe es auch nicht, weil dann fährst du durch die Gegend und hast einen platten Reifen, der andere ist schon fast aufgeschlitzt. Wie viel Reifenverschleiß muss die denn gehabt haben? Mit der Karre? Oder stand das Auto einfach nur normalerweise in der Garage oder irgendwo in so einem, auf irgendwelchen Autoschauen und wurde einfach nur gezeigt und sollte eigentlich gar nicht fahren? Kann das sein? Weißt du, dass es halt einfach so ein Auto ist, was man eben mit dem Anhänger irgendwo hinfährt und sagt, hier, guck mal an, was wir für ein tolles Auto getuned haben. Und das wäre dann auch eine Erklärung dafür, warum es nicht TÜV-gerecht war. Wenn das nämlich wirklich nur ein Ausstellungsfahrzeug ist für, guck mal, was alles möglich ist an Tuning an so einem Sport-SUV. Ja, aber für maximal 3 Jahre zugelassen muss es ja dann irgendwie sein und nach 3 Jahren kommt es wieder zum TÜV. Also, nee, wenn es ein Auto ist, das gar nicht dafür vorgesehen ist, im Straßenverkehr bewegt zu werden, ursprünglich, weißt du? Sondern wir laden das auf einen Anhänger und fahren damit zu einem Porsche-Treffen oder zu einem Tuner-Treffen und stellen das da irgendwo hin. Und wenn wir fertig sind, dann laden wir es wieder auf den Anhänger und fahren es nach Hause in die Garage. Aber warum hatte es dann ein Kennzeichen? Ja, das ist eben die Frage. So, also, ne, ich wollte sagen, das kann durchaus klar gehen, dass man sagt, so, dieses Auto wurde irgendwann mal so gemacht und das war dann für irgendeinen Zweck in Ordnung und wie auch immer es dann in den Straßenverkehr kam. So, und das Kennzeichen steht ja hier auch nicht. Das haben sie vielleicht war das auch gar nicht das Kennzeichen von dem Auto. Ist ja auch möglich. Ach, das ist ein anderes Ding. Es sind auch noch ein paar Bilder dabei. Da sieht man leider nur den aufgeschlitzten Reifen und den Plattenreifen und das ganze Auto nochmal von unten, wo, ja, gut, die Auspuffanlage ein bisschen Rost hat, aber jetzt alles im Allem sieht es nicht schlimm aus. Ja, da müsste aber normalerweise dieser Auspufftopf noch drin hängen, der den Schall dämpft und wo der Katalysator drin ist. Ja, da kann man ja wegen dem Ton, könnte sein, dass die das deswegen abgemacht haben oder verstehe ich da jetzt was falsch? Ja, das darf man ja aber nicht. Ja, okay. Das geht ja schon so damit los. Ja, und also Reifen für einen Porsche Cayenne sind halt auch einfach mal teuer. Also ich kann das komplett nicht nachvollziehen, warum man so rumfahren sollte. Das ist totaler Irrsinn. Naja, aber danke TJ für das Thema. Ja, und dann hatten wir ganz zu Anfang das Thema, dass bei uns so viel los ist zurzeit, weil das Wetter so herrlich ist, weil bei uns Schnee liegt, weil man wunderbar rodeln kann. Die Skilifte sind zu. Mhm. Die dürfen nicht betrieben werden. Wobei ich jetzt schon gelesen habe, dass es im Schwäbischen Skilifte geben soll, die man mieten kann für 130 Euro die Stunde oder für 2 Stunden, weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann kann man nämlich mit einem gewissen Abstand die Skipiste runterrutschen. Aber bei uns eben gibt es sowas nicht, weil das bei uns keine Verkehrsbetriebe, es ist irgendwie nicht zu den Verkehrsbetrieben, sondern es ist alles im Privatbesitz und deswegen kann man das nicht. Die dürfen also nicht laufen, die Skilifte, auf keinen Fall, auch nicht in privater Hand. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls ist bei uns so viel los gewesen, zum Beispiel auf den Seen, die zugefroren waren. So auch bei Schwangau, da gibt es den Schwansee. Und da waren an einem Tag zwischen Weihnachten und Silvester so viele Leute auf dem See mit Schlitten und Schlittschuhen und spazierenderweise unterwegs, dass die Polizei da einschreiten musste. Und da sich zwei Polizisten hobbymäßig mit Eishockey beschäftigen und sehr gut auf den Kufen sind, haben die beiden sich dann mal die Schlittschuhe an die Füße geschnallt und haben mal dort auf dem See ihre Runden gedreht und geguckt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Und das fand ich mal ganz witzig, weil ja Polizisten auf Pferden kennt man, Polizisten irgendwie auf solchen, wie heißen die Dinger da? Die Fahrrädern? Nee, ja auch, aber da gibt es doch diese, wie heißen die denn? Segways. Segways, genau. Kennt man ja auch. Aber auf Schlittschuhen habe ich noch keine Polizisten gesehen. Fand ich mal ganz spannend. Das ist aber auch tatsächlich sehr, sehr spannend, ja. Krass. Die waren dann zuvor noch mit dem Polizeihubschrauber über den Schwansee geflogen und hatten da, waren selber sehr erschrocken, denn es war bereits um 16 Uhr und da war der größte Run eigentlich schon vorbei und trotzdem drängten sich da die Menschenmassen auf dem See. Also wir haben damit jetzt doch zu kämpfen, aber gut, das hat der Harz auch so und gibt einige Orte in Deutschland, wo das gerade akut ist. Ja, unter anderem auch den Bungsberg. Schleswig-Holsteins höchste Erhebung, 146 Meter hoch. Und da gab es mal einen Skilift. Das lohnte sich dann aber irgendwann nicht mehr, weil wir eben keinen Winter mehr hatten, in dem Sinn, dass der dann irgendwann zugemacht wurde. Ist aber trotzdem ein beliebtes Rodelgebiet. Die Zufahrtsstraßen und auch der Berg selber sind gesperrt, um eben genau das zu verhindern, was da am Schwanensee passiert ist. Und am Wochenende waren natürlich trotzdem Leute da, die da gerodelt sind und gesagt haben, naja, also man kann ja nicht alles verbieten, die Kinder müssen ja auch mal raus und ein bisschen Spaß haben. Und dann als ein Gemeindevertreter kam, um da zu kontrollieren, sind sie dann aber doch alle weggerannt und haben die Beine in die Hand genommen. Ach, was? Also da wurden wohl keine Anzeigen geschrieben. Polizei war meines Wissens auch kurz da, aber die haben keine Feststellung gemacht. Aber ein Kollege von mir hat sich das angeguckt und der hat auch mit Leuten gesprochen, die sagten, naja, mein Gott, was soll hier schon passieren? Wir sind ja draußen. Warte mal, ich muss kurz weg. Da kommt einer, der Tickets ausstellt. Also das ist schon ziemlich absurd alles. Ja, was ich nicht ganz verstehen kann, dass man halt zu solchen Hotspots fährt. Also bei uns ballt sich's wirklich nur auf ein paar Gebiete. Und im restlichen Bereich, wo man ja wirklich genug, wir haben ja Berge en masse, also es gibt ja genug Buckel, wo man hier mit dem Schlitten runterfahren kann und trotzdem ballen die sich an Hotspots. Weil sie erschlossen sind. Da gibt es Parkplätze, da gibt es einen Winterdienst. Ja, offensichtlich zu wenig Parkplätze. Naja, aber immerhin. Toiletten und sowas gibt es ja dann auch nicht. Ja, ja. Also wir haben das ja hier im Sommer auch gehabt, dass also die, die typischen Touristenorte dann angefangen haben mit Zugangsbeschränkungen, dass sie also gesagt haben, wir können nur so und so viele Leute an den Strand lassen. An der Ostseeküste, da hast du zwar viele Strandzugänge, aber einen relativ schmalen Strand. Wo sie dann gesagt haben, so okay, jetzt ist hier irgendwann so viel los, dass wir jetzt mal hier die Ampel auf Rot stellen und weil es einfach voll ist, wir können jetzt nicht mehr gewährleisten, dass die Abstände immer eingehalten werden. Anders in St. Peter-Ording, wo es am Strand selber sehr viel Platz gibt, aber die Zugänge zum Strand sind sehr klein und wenige. Und auch da wurde dann irgendwann zwischenzeitlich mal ein bisschen der Verkehr abgestoppt, damit die Leute halt mit genug Abstand rein und raus konnten. Und da habe ich mich auch gefragt, es gibt halt auch noch so viele andere Badestellen, aber die Leute fahren halt trotzdem nach St. Peter-Ording, nach Büsum, zu den Stellen, die sie halt kennen. Und wahrscheinlich, also stelle ich mir so vor, man kennt das, da weiß ich, hier finde ich einen Parkplatz und hier ist der Zugang zum Watt oder zum Wasser, der ist hier gut genug, dass ich da auch gut rein und rauskomme. Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann, weil es gibt halt an allen, also ganze, wir haben, weiß ich nicht, fast 1000 Kilometer Deichlinie an der Nordsee. Da kann man natürlich überall hin und baden, fast. Es gibt ein paar Sachen, ein paar Stellen, wo es nicht geht. Ja, ich weiß es auch nicht. In Zeiten von Google Maps und so sollte man ja eigentlich auch die Möglichkeit haben, mal zu recherchieren und zu gucken, wo man hinfahren könnte, ohne dass es solche Probleme mehr gibt. Genau. Oder einfach mal rechts und links des Weges schauen und Augen offen halten und sehen. Ja, oder halt einfach nicht hinfahren. Ja, ich möchte da schon ein Verständnis haben, weil es gibt, hat halt nicht jeder so schön wie wir ein eigenes Haus und man kann rausgehen und ist gleich draußen in der Natur. Es gibt halt viele, die haben eine 80 Quadratmeter Wohnung, zwei quengelnde Kinder, die im Homeoffice, wohl die gerade im Homeschooling sind. Und die wollen am Wochenende raus und wollen vor allem wunderbarer Schnee, wollen sie mal eine Runde rodeln. Ich habe da vollstes Verständnis, muss ich sagen, finde ich super. Und draußen sein ist ja sowieso noch besser, ist in abgeschlossenen Räumen und so. Aber warum immer dieses Geballte und wirklich immer diese Hotspots, wo die dann so überrannt werden? Und es ist wirklich so, jedes Wochenende die gleichen Meldungen. Ofterschwang, Gunzesried, Füssen, immer an der gleichen Stelle, voll. Leute parken mitten in den Wiesen, fahren mit ihren Autos über die Wiesen, schreddern die Wiesen auf und, also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, alle irre. Dann doch lieber eine eigene Sauna. Was? Warum? Was? Wie kommst du jetzt auf Sauna? Das ist der nächste Bericht. Mann sauniert am Straßenrand. Natürlich. Auch ein Bericht vom Westkirchen, Andi. Möchtest du das übernehmen? Ja, klar. diesmal nicht in der Glocke, sondern bei Spiegel Online. Ein Mann im Saarland hat am Straßenrand sauniert. Er hatte eine Fasssauna auf einem Anhänger mit dabei. Das war auch alles soweit ganz legal. Der sei also, wie Zeugen mitteilen, wir haben ja auch eine Pressemitteilung von der Polizei dazu, sei der also nackt am Straßenrand gesehen worden. Also in der Nähe von Saarlouis in Wallerfangen gab es Berichte über einen vermeintlich nackten Mann, der ein nicht näher beschreibbares Fahrzeug verlassen habe. So meldete sich eben ein Zeuge. Das Fahrzeug sei am Straßenrand geparkt. Durch die Polizisten konnte aber vor Ort festgestellt werden, dass der Mann A. ausreichend bekleidet war und B. die Fasssauna auf seinem Anhänger ganz ordnungsgemäß angemeldet war, von daher alles vollkommen legal. Und er hat halt einfach sich gedacht, ich mache hier mal eine Pause und gehe in die Sauna. Dem war halt kalt. Und dann hat er gesagt, jetzt wärme ich mich mal ein bisschen auf. Ja, mein Gott. Und er hat schon seine eigene Sauna ständig dabei. Ich kenne keinen. Aber wäre doch mal eine praktische Sache. Ich jetzt weiß bei es. Minus 25 Grad. Verrückt. Nee, da würde ich mir eher einen Kamin anmachen. Wenn man sowas hat, ist das natürlich auch ja, gut, ja. Das stimmt. Kamin ist echt toll. Möchte ich an der Stelle nochmal kurz. Ah, macht das nicht zu viel Arbeit? Es geht. Also wir haben natürlich du musst irgendwie gucken, wie du die Asche entsorgst, aber das ist es halt im Wesentlichen auch. Also hier kommt dann so alle halbe Jahre die Schornsteinfegerin und guckt mal nach dem Rechten, ob alles okay ist. Die hat auch nie irgendwas zu beanstanden, hat jetzt mal wieder durchgefegt durch einen Schornstein. Und das war's eigentlich. Also wir haben da eigentlich nicht viel zu tun. Wir müssen uns jetzt dann irgendwann in den nächsten anderthalb Jahren, wahrscheinlich in den nächsten 3 Jahren, mal Gedanken darüber machen, ob wir neues Holz bestellen. So. Weil, also hier war eine Menge Holz schon eingelagert, als wir angekommen sind. Und das ist jetzt halt, ich würde sagen, ungefähr um die Hälfte zusammengeschrumpft, seitdem wir hier sind und das Ding regelmäßig anmachen. Also das wäre dann so eine Überlegung, mal den einen oder anderen Raummeter kommen zu lassen und einzustapeln. Aber im Wesentlichen ist das also in erster Linie total super, wenn man ihn denn ankriegt. So, das war am Anfang, hatten wir da so ein bisschen Struggle mit, dass wir das nicht, weil wir es beide eben nicht kannten, wie man dieses Ding dann, also erstmal grundsätzlich, wie man so ein Feuer anmacht. Es gibt ja, wenn du unterwegs bist mit Leuten, gibt es immer irgendjemanden, der weiß, wie ein Feuer angeht und der da auch Bock drauf hat. Und dann bin ich auch jemand, der sagt, ja, dann mach es halt. So, warum soll ich mich dann damit belasten? Also wusste ich das nicht. Und dann hatten wir halt auch die Lüftungsklappen vom Ofen nicht aufgemacht und dann konnte es natürlich auch nicht funktionieren. Aber jetzt, wo wir das wissen, wie es geht, ist das ein schönes Ding, das wir immer mal wieder machen. Also es gibt auch hier mal Tage, wo es einfach richtig, richtig kalt ist. Also richtig, richtig kalt. Ne? Dann das, wo wir halt unter Null sind in so, oder wo dann mal kalter Ostwind kommt. Und dann machen wir halt gerne auch mal den Ofen an, wenn also die Heizung mal nicht gegen die draußen Kälte ankommt. Das gibt so Tage. Ja, ich finde die Wärme vom Ofen sehr schön, finde ich angenehm. Finde ich ganz anders, als irgendwie ein Heizkörper leisten kann oder sonst irgendwas. Genau. Aber wir sind jetzt niemand, der, wir sitzen nie zusammen irgendwie im Wohnzimmer gemeinsam und würden da jetzt vorm Kamin sitzen. Wir haben jeder unsere eigenen Räume, wo wir uns aufhalten und irgendwelche Sachen machen. Ich sitze am Computer oder ich sitze am anderen Fernseher, weil ich was anderes gucke als mein Herzallerliebster oder so. Also wir würden nie zusammensitzen. Und was uns halt auch wahnsinnig abschreckt, ist die Arbeit. Klar, du musst nicht ins Holz gehen und Holz machen, du kannst es dir kaufen. Aber wir haben immer so ein bisschen, ja, Vorbehalte gegen die Drecklerei, die da ist, und du musst es sauber machen, und nach 3-4 Jahren ist der Raum dann verrußt oder was weiß ich, Gardinen müssen ständig gewaschen werden oder so. Da habt ihr keine Probleme mit, oder? Ja, das ist ja kein offener Kamin. Okay. So ein Kaminofen mit so einer verglasten Tür. Mhm. Also da habt ihr nein, das gar nichts. So. Nein, aha, nein. Okay. Also das Einzige ist halt wirklich so der Aschekasten, den rauszufummeln, ohne dass man da Sauerei macht, und dann eben in die Mülltonne zu buxieren, das ist eine Herausforderung. Das geht auch nicht ohne Dreck. Also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie man das machen kann, ohne dass man irgendwas einsaut. Aber das ist halt sehr punktuell, und das ist eben eher letztlich ein bisschen feiner Staub, den kriegst du mit dem Staubsauger weg. So, das ist jetzt okay. Nichts, wo irgendwie weiß ich auch nicht, also ich empfinde das nicht als übermäßige Arbeit. So, aha, und okay. Wir sitzen jetzt auch nicht den ganzen Tag irgendwie gemeinsam im Wohnzimmer, aber gelegentlich kommen wir halt dann doch auf die Idee und sagen, ach, lass mal einen Kamin anmachen, und dann sitzen wir halt da. Ja, ist so ein unerfüllter Traum von mir sowas, aber wie gesagt, mir streckt mich halt ein bisschen die Arbeit ab. Naja. Ja. Also ich rate mal, also du kannst ja mal quatschhalber, es gibt fast überall ja solche Kaminhändler. Und da einfach mal durch einen Ausstellungsraum flanieren und sich einfach mal umgucken, was es da so gibt. Aber andererseits ist das natürlich auch mit größeren Umbaumaßnahmen verbunden. Ne? Da muss dann irgendwie, weiß nicht, wie dann eure Schornsteinanlage in Schuss ist am Haus oder ob da noch was Eigenes dann außen angebaut werden müsste. Ist vielleicht ja, das auch, würde wenn man gerade wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass was Eigenes gebaut werden muss außerhalb. Ja, und dann wird es natürlich wahrscheinlich auch relativ schnell sehr teuer. Dann haben wir können uns ja warm machen, indem wir Feuerwerkskörper anzünden. Oh ja. Die Glocke wieder. Die Polizei in Frieden im Landkreis Borken hat ungefähr eine halbe Tonne Feuerwerkskörper gefunden. Dieser explosive Stoff sei nicht sachgerecht in einem Container in einem Schuppen gelagert worden, und zwar auf einem Bauernhof. Ermittlungen ergaben dann, dass ein 34-jähriger Mann aus Winterswijk. Das ist in Holland, und I und J hintereinander wird wie Ei gesprochen. Zweig, okay. Winterswijk. Offensichtlich diese Böller zwischengelagert hat oder ausgelagert hat. Und jetzt ist es aufgeflogen und die Polizei hat das ganze Zeug gefunden. Ja. Circa eine halbe Tonne. Feuerwerkskörper der Klassifizierung 2 sowie der Kategorien F3 und F4. Das sagt mir jetzt gar nichts. Das steht ja in Klammern dahinter, für den professionellen Einsatz bestimmt. Das heißt, für richtige Shows. Genau, richtige, also für Profis, die eben auch eine entsprechende Lizenz dafür haben. Dann können wir davon ausgehen, dass der wahrscheinlich eine hatte, oder? Nein. Okay. Also wenn da steht, nicht sachgerecht gelagert. Naja. Oder das widerrechtlich lagern, das ist ja das, ne? Also von sachgerechter Aufbewahrung und Sicherung war laut Angaben der Polizei keine Spur. Tja, also es klingt erstmal nicht danach. Du gehst davon aus, dass der 34-Jährige ein professioneller Feuerwerksmensch war? Nein. Nein. Wenn du ein professioneller Feuerwerker bist, dann hast du ja eine Sachkundeprüfung abgelegt und einen mutmaßlich langen und teuren Lehrgang besucht. Und die wieder, also die Lagerung von Feuerwerkskörpern in der Form, wenn das nicht sachgerecht war, dann kostet dich das diese Lizenz und damit im Zweifelsfall deine Einkommensgrundlage. Gut, dann war das kein Fachmann, aber wie kommt er dann an diese professionellen Feuerwerkskörper? Das ist immer die Frage bei solchen Sachen. Weil manche Leute sind ja auch keine Ärzte und haben trotzdem Betäubungsmittel zu Hause. Ja, richtig. Ja. Aber warum lagert er das Zeug dann nicht in Holland, sondern über die Grenze in Deutschland? Keine Ahnung, vielleicht hatte er da einen Kumpel, der einen Schuppen hatte, wo sein Seekontainer reinpasste. Verfällt so ein Zeug? Wahrscheinlich. Aber also wenn es trocken gelagert wird, wahrscheinlich nicht. Aber ich kenne mich auch nicht aus. Mhm. Also ich weiß, dass es im Familien- und Bekanntenkreis gibt es immer mal wieder Leute, die von Silvester irgendwas übrig haben, was dann, keine Ahnung, zu viel eingekauft, doch keine Lust mehr gehabt, Wetter passte nicht, wurde auf jeden Fall nicht verfeuert. Und das bleibt dann zum Teil irgendwie ein, zwei, manchmal drei Jahre noch unbeobachtet im Keller liegen und wird dann halt verfeuert oder auch nicht, Klammer zu. Mhm. Und wenn es verfeuert wird, verpufft das dann irgendwann oder wird das feucht oder? Naja, also je nachdem, wie du es halt lagerst, ne? Also ich würde jetzt hier bei uns im Haus im Keller nichts einlagern, was irgendwie feuchtigkeitsrelevant ist, weil, ne, so, aber vielleicht gibt es da irgendwie irgendwas, was verfällt, aber da, das sind so Sachen, da habe ich weder Interesse dran noch Ahnung von. Weil das also ist einfach überhaupt nicht meine Baustelle. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Art von Haltbarkeit, aber kann ich dir nicht sagen. Ja, vor allem eine halbe Tonne, das hat ja auch einen gewissen Wert. Mhm. Jetzt konnte man ja vermutlich, nehme ich jetzt mal an, dass die in Holland die gleichen Regeln hatten wie bei uns hier in Deutschland, dass die zu Silvester nicht ballern durften. Na, ballern durfte man. Es durfte nur nicht verkauft werden. Es durfte kein neues Zeug verkauft werden, aber das, was du noch hattest, das durftest du auch verfeuern. Dann hätte er es verfeuern können, aber er wollte ja vermutlich Geld damit machen, in irgendeiner Form. Weiß man ja nicht. Obwohl, ja, vielleicht hat er sich auch gedacht, ich mache irgendwie das super Höhenfeuerwerk und lass mich dafür fürstlich bezahlen, um auf meine Kosten zu kommen. Möglich ist das. Ja, kommt drauf an. Ich kenne diese Feuerwerke ja nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Laie dann auch abschießen kann. Ob ich jetzt hingehen kann zu diesem Typen, zu dem 34-Jährigen und sagen kann, gib mir mal so eine Batterie, ich möchte mal da zu Silvester so ein Ding hochschießen. Und dann gebe ich ihm 300 Euro und dann hat er dadurch Gewinn gemacht. Oder ob diese Dinger wirklich nur hochgeschossen werden können, wenn man damit professionell umgehen kann. Nee, keine Ahnung. Geht daraus nicht hervor. Ich versuche das, wie gesagt, gerade völlig zu verstehen und da geht gerade bei mir ein Kopfkino ab, weil ich damit jetzt, ich sehe die Kisten dort, dieses Material, diese, und wüsste jetzt nichts damit anzufangen. Naja, das ist natürlich irgendwie in den Lieferkartons verpackt, ne? Das ist jetzt, man sieht ja kein Einzelteil. Nee, man sieht nicht, ob man das wirklich als Laie jetzt auch verwenden könnte oder ob das. Ja, also üblicherweise ist professionelles Feuerwerk, das sind ja wirklich so Bomben, ne? Das ist ja so eine runde. So Rohre. Genau, so eine, und da steckt eben so eine Kugel drin mit einer Zündschnur unten dran. So, und das heißt, dieses Equipment zum Abschießen, das musst du halt schon mal haben, um das zu benutzen, weil sonst dir das Ding halt einfach am Boden um die Ohren fliegt. Also dann weiß ich erst recht nicht, was er damit machen wollte. Also dann. Ja, vielleicht dann hat er das ja. Ja, aber dann muss er doch zugelassen sein und dann kommt er ja wieder nicht da, wo du vorhin warst, dass er eine Lizenz hat und die Lizenz verliert er jetzt. Ja, weißt du ja nicht. Wie gesagt, man muss kein Arzt sein, um Betäubungsmittel im Haus zu haben, zum Beispiel. Oder Spritzen. Und so ähnlich funktioniert das ja mit solchen Sachen auch. So, oder mit TÜV-Zulassung und Nummernschild am falsch getunten Porsche Cayenne. Das ist genau das Gleiche. Das ist wahrscheinlich nicht erlaubt, aber es, komischerweise funktioniert es dann manchmal irgendwie doch. Ja, irgendwie doch. Bei ihm jetzt nicht mehr. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat den qualifizierten Abtransport der Gegenstände übernommen. Und es wird jetzt noch analysiert. Also die schauen noch, was für Stoffe da überhaupt enthalten waren. Und dann wird das Ganze vernichtet. Mhm. Tja, und gegen ihn wird auf beiden Seiten der Grenze ermittelt und wahrscheinlich auch gegen den Besitzer dieses Schuppens. Ja. ja. der das Ganze eingelagert hat. Genau. Winterswijk übrigens auf jeden Fall eine Reise wert, unabhängig davon. Okay, warst du schon mal dort? Ja, denn da ist ja Obelink. Ach, sag bloß. Der große Campingmarkt. Mhm. Also quasi wirklich das Ikea für Camper. Da kriegst du wirklich vom Zelthering bis zum Wohnwagen alles. Alles auch an Zubehör, an Quatsch, den man braucht oder nicht braucht. Und was weiß ich, Vorzeltteppiche, eine Austauschkassette für die Wohnwagentoilette und Topfsets ohne Ende und Taschenlampen und allen möglichen Shishi. Das Ding ist riesengroß. Und preislich? Ja, von bis, ne? Also klar, kannst du da echt ein Schnäppchen machen. Häufig ist das dann aber wirklich der letzte Husten. Also wir haben zum Beispiel so eine, was haben wir denn da gekauft? Irgendwie so eine Faltschüssel, so eine zusammenfaltbare Spülschüssel. Okay. Die hat nicht besonders lange durchgehalten. Und die haben wir dann ein ähnliches Modell von einer anderen Marke woanders gekauft und das ging. Aber unser Vorzelt für den Wohnwagen, das haben wir auch von da und das ist tipp und top und da sind wir wahnsinnig zufrieden. Und der größte Vorteil ist eigentlich bei den Sachen so wie Vorzelte oder auch Reisezelte, also für Zelturlaub, vieles von dem ist da halt schon aufgebaut. Und du kannst es halt wirklich nicht nur im Katalog angucken, sondern kannst da wirklich reingehen und kannst da, dann steht da vielleicht noch ein Campingstuhl drin oder ein Tisch oder ein Feldbett. Mhm. Und dann kannst du das angucken, kannst es gewissermaßen ausprobieren und kannst sagen, ja, das ist was für mich. Oder nee, ich brauche doch eine Nummer größer, kleiner, breiter, was weiß ich. Und das ist total geil. Also entweder weißt du ganz genau, was du willst. So war es bei uns. Wir sind da hingefahren, haben gesagt, wir gucken mal, ob wir da ein Vorzelt finden. Wir gehen da nicht rein mit dem Vorsatz, wir kaufen auf jeden Fall was, sondern wenn uns da was gefällt, dann holen wir es da. Und wenn nicht, dann gehen wir wieder. Wir hatten uns dann aber auch recht viel Zeit genommen. Also wir haben, glaube ich, irgendwie 6 Stunden oder so da verbracht. Mhm. Aber ihr hattet eine gewisse Preisvorstellung. Ihr habt euch vorher informiert, was es kosten darf und damit seid ihr hin, oder? Genau, richtig. Wir wollten wir wussten, was passt an unseren Wohnwagen dran, was sind potenzielle Kandidaten, was gucken wir uns an. Wir hatten da so 2, 3 im Auge und mit aufblasbar oder nicht und hi und hot und konnten das dann halt eingrenzen und haben dann davor gestanden, haben gesagt, naja, gut und so, das könnte funktionieren. Und dann haben wir noch ein bisschen Zubehör mitgekauft und tatsächlich dann die Ersatzkassette fürs Klo, weil unsere langsam undicht wurde nach ein paar Jahren. Mhm. Und also insofern hat sich das für uns durchaus gelohnt. Wir haben aber gleichzeitig auch gesagt, wir wollen dann eben dann gucken, dass wir möglichst viel von der Ausstellung noch mitnehmen. Aber irgendwann hatten wir auch einfach keinen Bock mehr. Weil es halt so groß ist oder was? Es war so wahnsinnig groß. Also durch die Ausstellung mit den Anhängern sind wir gar nicht mehr durchgegangen. Mhm. Es wurde dann auch irgendwann wahnsinnig voll. Also wir waren halt auch echt früh da dann und sind gegen also so nach dem Mittagessen im Prinzip, haben wir dann gesagt, jetzt ist auch Zeit, dass wir langsam los wollen. Was heißt durch die Anhänger? Verkauft er auch Wohnwagenanhänger? Ja. Also nicht nur Zubehör, sondern auch die Wagen dazu? Er hat die Wagen, so diese Zeltklapp-Karawan-Dinger hat er ganz viele und ich glaube auch, ich habe da auch Autos stehen sehen im Verkaufsraum. Keine Ahnung, ob man die da auch kaufen kann oder ob das einfach nur Dekor ist. Aber liegt ja irgendwie nahe. Also das ist wirklich, also allein so als touristisches Ziel für jemanden, der sich für Camping interessiert, ist das schon spannend. Mhm, so, das kann man schon mal machen im Rahmen einer Urlaubsreise beispielsweise. Oder wie Sönke, unser Camping-Caravan-Podcast-Ehrenvorsitzender, der hat dann halt eine Tagestour draus gemacht. Der ist da eben 6 Stunden hingekachelt, hat sich sein Vorzelt gekauft, ist wieder nach Hause gefahren. Okay. Grüße gehen raus. Ja, wir waren mal, als wir in Ostfriesland Urlaub gemacht haben, haben wir mal kurzfristig geguckt, wie weit wäre es noch, dorthin zu fahren. Aber das war dann noch zu weit weg und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Aber uns würde es auch mal reizen, dahin zu fahren. Als du gerade angefangen hast, davon zu erzählen, von deiner Salatschüssel, da habe ich mir so vorgestellt, das ist so eine Art Ikea, wo man hinfahren muss, um Teelichter zu kaufen. Aber wenn du sagst, Teelichter gibt es da auch. Aber wenn du sagst, du hast ein Vorzelt da gekauft und es stehen auch Wohnwagen da und so, dann klingt es ja wirklich interessant, dass man da mal hinfahren könnte. Ja, also Und du kannst halt, also wir hatten dann natürlich auch irgendwie so gedacht, ja, so ein Camping-Kochgeschirr, das wäre auch irgendwie ganz nett. Und da gibt es dann halt auch eine riesen Auswahl von und die Einzelteile sind dann an Brettern festgeschraubt, hängen die an der Wand, dass du es also zumindest mal angucken kannst. Mhm. Ich glaube, das ist haben sie möglicherweise gemacht, weil das Zeug Füße bekommen hat. Ja. Und das war dann so auch ganz in Ordnung, so, aber wir haben dann doch nichts davon gekauft, weil keins davon uns wirklich angesprochen hat. Aber das ist halt das finde ich eben das Coole daran, dass du halt nahezu alle Sachen anfassen, ausprobieren kannst, kann sich in die Stühle reinsetzen, ist da wirklich so bequem, wie es in der Beschreibung steht. Brauche ich das Teil zum Füße hochlegen auch noch oder komme ich auch ohne klar? Sowas. Total geil. Ja, aber solche Sachen, ich meine, es gibt ja noch andere, um jetzt mal zu nennen, Berger und wie sie alle heißen, die halt kleiner sind, aber halt über ganz Deutschland verteilt. Reichen die nicht aus, um sich ein Geschirr zu kaufen? Oder? Ja, klar reichen die aus, natürlich. So, aber da hast du halt zwei oder drei Geschirrsets und vielleicht zwei Topfsets und beim Oberling hast du halt 20. Oder beim, wenn es wirklich um Essgeschirr geht, dann, also da haben die drei Regalreihen voll. Aber okay. Also ist halt die schiere Masse an Auswahl, die du, vor der du dann stehst. Und abgesehen davon ist halt einfach dieses riesen Zubehörsortiment. Wahrscheinlich haben die genug Zubehör, dass du dir einen kompletten Wohnwagen zusammenbauen kannst. Nehme ich mal an. Also hättest du hier der mit seinem Schiffscontainer, der könnte sich den ausbauen und könnte da drin wohnen, statt da Feuerwerk zu lagern. Weil halt alles da ist. Gut, dann kommen wir nun zu was völlig anderem. Ja, ich kann den Artikel nicht so wiedergeben, wie ich es machen müsste, weil der ist so kompliziert geschrieben. Na, gucken wir mal. Also, wir befinden uns in Zweibrücken. Das ist meines Wissens in Rheinland-Pfalz. Richtig. Da war ein Mann unterwegs und zwar 150 Mal ist er Auto gefahren, ohne dass er einen Führerschein hatte. Also man konnte ihm 150 Fahrten ohne Führerschein nachweisen, um ganz genau zu sein. Im August 2020 wurde er deswegen zu einer Haftstrafe verurteilt, 9 Monate und 373 Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Der ist damit in Revision gegangen und das Oberlandesgericht Zweibrücken hat das Ganze jetzt als unbegründet verworfen. Damit ist das also rechtskräftig. So, jetzt wollen wir mal gucken. Bei dem Prozess waren im August 2 Fahrten verhandelt worden, bei denen der N30er 2019 mit einem ungültigen italienischen Führerschein erwischt worden war. Zuvor hatte der Beschuldigte 373 Punkte gesammelt. Diese Zahl setzte sich aus mehr als 150 Fahrten ohne gültigen Führerschein zusammen, die der Mann als Berufsfahrer absolviert hatte. Die Behörden kontrollierten im Nachhinein die Tachoscheiben und verhängten pro Fahrt 2 Punkte. Dann kommt man ja aber nur auf 300. Ach nee, wenn es über 150 waren, dann ja okay, kriegt man hin. Trotzdem müsste es dann eine gerade Zahl sein. Was weiß denn ich schon? So, und er muss jetzt also nicht nur ins Gefängnis, sondern ihm droht weitere Haft, weil er nämlich vorher schon mal zu einer 8-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden war, wegen Fahrens ohne Führerschein. Deswegen möchte die Staatsanwaltschaft jetzt dann also die Bewährung widerrufen. Jo. Und er hat offensichtlich zwar eingestanden, große Fehler gemacht zu haben, sein Führerschein sei aber bei mehreren Verkehrskontrollen nicht beanstandet worden. Und jetzt steht er halt da. Genau, und ich suche jetzt noch den Hinweis, genau, er hatte nämlich einen ungültigen italienischen Führerschein. Und da frage ich mich jetzt, warum der Führerschein ungültig war, weil er italienisch, warum? Also ja, weil, das steht da ja nicht. Also, inzwischen, ja, aber das ist doch der Auslöser von der ganzen Misere. Also er ist ja offensichtlich, war er der Meinung, er fährt rechtsmäßig mit weiß einem... Nicht. Das steht da auch nicht. Nee, das steht da nicht. Also, und es gibt ja genug Leute, die denen der Führerschein abgenommen wird und die dann mit dem Auto zur Polizeistation fahren, um den nach der Frist wieder abzuholen. Also da ist dann durchaus auch bei vielen kein Unrechtsbewusstsein da. Das ist mir nämlich meine Frage. Wenn ich mich jetzt in seine Situation hineinversetze, ich fahre mit einem italienischen Führerschein durch Deutschland und werde angehalten und dann beschuldigt mich die Polizei 150 Fahrten, warum auch immer, weil er Berufsfahrer war, wird er vielleicht na, wie heißt das, Fahrtenschreiber gehabt haben oder so. Ein LKW-Führer, ein LKW scheint da gefahren zu haben, weil Tachoscheiben kontrolliert, das ist richtig. Ja. Richtig. Und dann sagen die zu mir, ich bin jetzt der Mann, sagen sie zu mir, sie sind hier 150 Fahrten haben sie gefahren, ohne einen gültigen Führerschein. Mhm. Und dann sage ich, nein, so ist das nicht und ich gehe auch in Berufung und sage, das stimmt so nicht. Der muss ja, ich glaube nicht, der hat kein Unrechtsbewusstsein, der fühlt sich im Recht. Na, weißt du nicht. Das, also auch das würde ich gar nicht mal sagen. Vielleicht will der es einfach nur nicht hinnehmen. So. Also das kann ja auch sein, dass jemand sagt, so, ich bin jetzt so lange damit durchgekommen. Und manchmal hast du halt auch einfach einen beschissenen Anwalt, der dir nicht davon abrät, in Revision zu gehen. Das kann ja auch sein, dass der einfach schlecht beraten war. Von daher, ja, keine Ahnung. Also das Einzige, also wenn man jetzt ganz viel Zucker dazu tun möchte und ihm was zugestehen möchte. Also seit einigen Jahren haben ja auch deutsche Führerscheine quasi ein Verfallsdatum. Zumindest für manche Berechtigungen, die du hast. Da musst du dann alle so und so viele Jahre zum Amtsarzt und musst dir bescheinigen lassen, dass du fit genug bist, immer noch einen LKW zu fahren. Und das wird, glaube ich, bei Berufskraftfahrern ist das sowieso schon immer gewesen. Aber auch bei Leuten, die jetzt einen PKW-Führerschein haben, da darf es ja dann noch so, wir sind ja beide in einem Alter, wo wir noch mehr fahren dürfen als nur ein PKW. Und da gibt es jetzt ein quasi Verfallsdatum. Also ich muss, glaube ich, in 10 Jahren oder so muss ich nochmal hin und beantragen, dass meine Fahrerlaubnis für 7,5 Tonner verlängert wird. Und muss dann eben nachweisen, dass ich in der Lage bin, so ein Fahrzeug zu fahren. Rein körperlich und kognitiv. Und jetzt könnte man eventuell argumentieren, dass der Typ nichts davon wusste, dass sein Führerschein irgendwann abgelaufen ist. Aber wenn der Berufskraftfahrer war oder ist, dann muss der das wissen. Das ist Teil der Ausbildung. Aber das ist zwischen italienischen Führerschein, ich hänge immer noch an diesem italienischen Führerschein, und deutschen Führerschein irgendeinen Unterschied gibt, vermutlich nicht. Na, das kann sein. Die sind ja nicht zwingend EU-einheitlich. Also es kann ja sein, wenn die auch von Tachoscheiben schreiben, vielleicht ist das einfach nur eine bewusste Wortwahl, um es dem unbedarften Leser einfacher zu machen. Aber Tachoscheiben gibt es ja gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr. Das ist ja jetzt alles schon so seit zig Jahren digitalisiert. Mit der Fahrerkarte und dem ganzen Tüdelüt. 20 Jahre stimmt wahrscheinlich nicht, aber wir bewegen uns irgendwo in dem Rahmen. Ich versuche so, also ich könnte mir vorstellen, dass der einfach ein sehr altes Fahrzeug gefahren ist, das noch Tachoscheiben hat und dass er die auch immer brav eingelegt hat und wahrscheinlich, also das wäre die einzige Erklärung, die ich habe, dass er einfach die ganze Zeit im besten Wissen oder im besten Gewissen gefahren ist und die ganze Zeit dachte, ich mache alles richtig. Und dann stellt sich raus, der Führerschein war schon vor 10 Jahren abgelaufen und sein Auto hat nur noch Museumswert. Tachoscheiben gibt es auch eigentlich gar nicht mehr. Das könnte natürlich auch sein, dass der einfach nur abgelaufen war oder irgend sowas. Dass es eine ganz banale Sache war, die dahinter steckt. Aber wenn er selber von großen Fehlern schreibt, die er gesprochen hat, dann eigentlich nicht. Das stimmt auch wieder. Ja. Also dann ist auch die Frage, warum man einerseits sowas sagt und andererseits in Revision geht. Richtig. Wenn man davon überzeugt ist, dass man nichts falsch gemacht hat, kann man ja nicht von großen Fehlern reden. Es ist kompliziert. Ja, aber ich finde es wunderbar, wie du das auseinanderklabüsert hast. Denn als ich den Bericht gelesen habe, ich war etwas irritiert. Das wäre ein schöner Bericht für Geocacher. Also wir haben ja auch Geocacher unter unseren Hörern, die können sich den Artikel gerne mal anschauen. Das wäre ein schöner Mystery, weil da kommen so viele Zahlen drin vor. Da kommen 373 Punkte, 9 Monate ins Gefängnis. Im August 2020, zwei Brücken ist der Ortsname, also das zählt. Ja, aber Zahlen, du hast noch nie Mystery gemacht, aber da kann man x Zahlen. Genau, dann ist das auch noch ein End-30er. Ja, genau, richtig. Ach, du lieber Hans, das ist ja nicht zu fassen. Und dann liegt die Dose bei 47 Grad 38 XXX und 10 Grad 05 YYY. So, Geocacher, jetzt könnt ihr losgehen. Ach, mit wem unterhalte ich mich eigentlich? Ja, genau, richtig. Das ist nämlich die eigentliche Frage. Mit wem unterhältst du dich hier? Herrje. Und warum? Und wie oft? Ja. Ja, dann hätten wir eigentlich noch ein Wunder. Aber ja, hatten wir nicht das letzte Mal eine Krippe, deren Figuren abhanden gekommen sind? Jetzt hätten wir eine zu viel. Also das Christkind und der Schnauzbart vom Josef, die waren verschwunden. Genau, dafür haben wir jetzt eine Jesusfigur, dessen Natürlich. Besitzer ausfindig gemacht werden müsste, weil nämlich im Rems-Murr-Kreis eine Jesusfigur aufgetaucht ist, die offensichtlich möglicherweise aus einer Kirche stammt. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo kommt die her und wer vermisst die? Die Figur ist 70 cm groß, ist bemalt, logischerweise, sieht wirklich aus wie so ein Jesus, der die Hand hebt, besteht aus Gips und wurde auf einer Parkbank gefunden. Schöne Formulierung. Die sieht wirklich aus wie so ein Jesus, der die Hand hebt. Das finde ich gut. Ach, mach doch selber. Besser war nur neulich, als wir haben so eine kleine Rollenspielrunde und da sagt der Spielleiter, der Laden von dem Zauberstabhändler sieht genauso aus, wie ich mir so einen Laden vorstelle. Und da habe ich gedacht, ja, okay, denken wir da nochmal gemeinsam drüber nach. Was? Ja, das ist so, als hättest du jetzt eine Geocaching-Referenz gemacht. Also Rollenspielrunde. Ja. Kennst du Pen-and-Paper-Rollenspiel? Schwierig, kann ich mich nicht reinversetzen. Also man sitzt zusammen, man hat eben einen Spielleiter, der sich ein Abenteuer ausdenkt und eine Anzahl von Mitspielern, die sagen irgendwelche Charaktere spielen, was weiß ich, Zwergenkrieger, Elfenzauberer, Barde, was weiß ich, irgend sowas. Und die müssen halt dieses Abenteuer irgendwie lösen, das dann jetzt an irgendwelche Rätsel, die man machen muss und Feinde, die man bekämpfen muss. Und du kannst dir irgendwelche Sachen kaufen irgendwann, wenn du genug Geld zusammen hast. Jetzt hatten wir also einen Charakter, der gesagt hat, ich brauche einen neuen Zauberstab. Und zufällig gab es in dem Ort eben einen, man erzählt gewissermaßen gemeinsam eine Geschichte. Und da wird eben ganz viel ist das mit Improvisation, weil du natürlich nie ganz genau weißt, wie irgendjemand auf eine bestimmte Situation reagiert, die der Spielleiter vorgibt. So. Und jetzt hat er also in der Runde überraschend gesagt, dass er noch einen Zauberstab kaufen möchte. Und, oh Wunder, in dem Ort, wo wir waren, gab es auch einen Laden, in dem man magisches Zubehör kaufen kann. So, und dann ist es halt, normalerweise gehst du halt irgendwo hin, betrittst einen Ort, eine Kneipe, eine Straße oder auch nur ein Waldstück und der Spielleiter erklärt dann so ein bisschen, wie er sich vorstellt, dass es da aussieht, dass man eben ein Gefühl dafür bekommt, wo sind wir hier? Und wie sieht's da aus, wie riecht's da, keine Ahnung, Häschen hoppeln über die Wiese, bla bla bla. Und sein Satz war halt, der Zaubererladen sieht genauso aus, wie ich mir so einen Zauberladen halt vorstelle. Mit anderen Worten, aha, okay, du kannst dir jetzt alles da reindenken. Genau, also es gab dann eben, keine Ahnung, so das übliche Zubehör hängt an den Wänden und so ein kleiner dunkler Laden, so in der Art hat er es nachher beschrieben, aber der initiale Satz war, so wie ich mir das halt vorstellen würde. Aha, okay. Muss man vielleicht auch dabei gewesen sein. Ja, und das Spiel kennen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in sowas, ich höre es immer wieder, Rollenspiele, aber ich habe sowas noch nie mitgekriegt. Gibt es bestimmt auch YouTube-Videos, oder? Wo man mal gucken kann, wie sowas läuft. Ja, das wäre tatsächlich einigermaßen langweilig, weil also in den Runden, in denen ich spiele, da, also bestenfalls sitzt man zusammen am Tisch. In diesem Fall ist es halt irgendwie, wir unterhalten uns so, wie wir jetzt auch gerade sprechen. Und das wird einfach nur erzählt und man hat dann so einen Charakter. Also meine Figur ist eben ein Pirat und der hat dann bestimmte körperliche Werte. Der ist so und so intelligent, der ist so und so stark und so und so ausdauernd, bla bla bla. Und hat dann noch irgendwelche Fähigkeiten, dass er eben gut schwimmen kann. Der weiß, wie man ein Boot steuert und das eben, auch das hat dann einen bestimmten Wert. Und dann kommst du eben an so einen Punkt, wo es heißt, okay, das ist jetzt, hier müssen wir jetzt gucken, ob dein Charakter diese Situation meistern kann mit den Charakterzügen mit den Fähigkeiten, die er hat. Und dann würfel ich halt. Ja, und wer gibt die Charakterzüge vor? Kann ich selber bestimmen, was für einen Charakter meine Figur hat? Oder gibt es da irgendwelche Vorgaben? Es gibt grundsätzliche Vorgaben, dass du halt, was weiß ich, so und so viele Punkte auf einen Wert, also grundsätzlich hast du dann eine Anzahl von Punkten zur Verfügung, die du auf deine ganzen Werte aufteilen kannst. Auf deine Fähigkeiten, auf deine Stärke, Intelligenz und so weiter. Okay. Und danach bastelst du den halt zusammen und im Idealfall findest du dann noch irgendeine Hintergrundgeschichte dazu. Okay. So, und dann hast du halt diese Vorgaben, die stehen irgendwo geschrieben. Gibt es da ein Brett dazu? Dann so ein Regelbuch in der Regel, ja, genau. Ah, okay. Also das gibt nicht der Spielleiter vor und der erfindet das jetzt gerade eben, sondern... Ja, also es gibt grundsätzlich für jedes Rollenspielsystem gibt es ein Regelwerk, das dir vorschreibt, nach welchen Vorgaben du einen Charakter erstellen kannst. Und dann kann der Spielleiter sagen, na gut, also du hast jetzt, um den Charakter zu erstellen, hast du, keine Ahnung, wenn das Regelwerk sagt, normalerweise braucht man dafür 150 Punkte, die man irgendwie auf Fähigkeiten und so weiter und körperliche Attribute verteilen kann, dann kann der Spielleiter sagen, ich gestehe dir aber 200 Punkte zu. Oder ich gestehe dir nur 120 Punkte zu, weil wir eben gerade erst anfangen und sich dein Charakter noch entwickeln muss. Das ist seine freie Entscheidung oder gibt es da Vorgaben? Das kann er dann frei entscheiden. Aha. Mhm. Ja, so kannst du also zum Beispiel, wenn du jetzt eine unerfahrene Gruppe von Spielern hast und du als Spielleiterin vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung hast, dann kannst du halt über die Charakterpunkte sozusagen steuern, dass deine Spielercharaktere nicht ganz so stark sein können und dass sie also auf einem niedrigeren technischen Niveau kämpfen oder auf einem niedrigeren Niveau unterwegs sind, dass du also dein Abenteuer ein bisschen einfacher gestalten kannst. Das ist dann für dich leichter, das zu administrieren, das zu leiten. Und also die laufen dir halt nicht weg sozusagen von den Fähigkeiten her. Weil du im Zweifelsfall dann auch, du musst denen ja gleichwertige oder überlegene Gegner entgegenstellen, die musst du ja auch selber nach dem gleichen Regelwerk irgendwie entwickeln. Ach, du selber, obwohl du der Spielleiter bist, hast auch Figuren, die agieren können und besser sein können als die deiner Mitspieler. Also du stehst nicht über dem, was die anderen machen und leitest das Spiel nur als neutrale Person, sondern du spielst selber auch mit deinen Figuren mit. Ja, die laufen ja durch eine Welt, die ihr alle gemeinsam erschafft und mit Leben füllt. Aber in dieser Welt sind natürlich nicht nur die 5, 6 Nasen, die mit dir zusammen spielen, sondern die treffen ja dann auch auf den Apotheker, auf den Bürgermeister, auf den Zauberstabhändler und auf die Fledermaus-Zombie-Armee des heutigen Gegners. Ja, aber könnte ja sein, du selber als Spielleiter stehst außen vor und hast nicht, du leitest das Spiel nur, damit die anderen ihren Spaß haben, aber du selber hast keine Charaktere, um das nicht negativ zu beeinflussen, was den anderen passiert, um selber besser dazustehen. Aber also wie soll das denn dann funktionieren? Naja, dass du einfach nur die Geschichte vorgibst und das Spiel beaufsichtigst und verschiedene... Naja, aber es muss ja, an irgendeinem Punkt muss ja Interaktion stattfinden, sonst entsteht ja keine Geschichte. Ja, also die Spieler können ja nicht mit sich selbst interagieren, das führt ja irgendwo hin. So, nee, dafür gibt es ja den Spielleiter. Aber dass der Spielleiter selber eine Figur, ach so, der stellt dir selber eine Figur dar. Ja, der muss, nee, er selber spielt, nee, er selber spielt alle anderen. Also wenn ich mit meiner Figur in eine Kneipe gehe, dann sagt er, da ist der Wirt, da sind 2 Tresenkräfte und da sind 15 Leute, die in dieser Kneipe sitzen. Und der eine hat ein Glasauge und ein Messer in der Hand. Mit wem willst du reden? Und dann sage ich, mit dem an Tisch 3 im Uhrzeigersinn auf 4 Uhr Position, was weiß ich. Und dann gehe ich dahin, denken wir uns, spreche jemanden an und dann antwortet der Spielleiter als diese Person. Und dann entwickelt sich ein Gespräch oder auch nicht. Und je nachdem, wie dieses Gespräch verläuft, kriege ich vielleicht einen Auftrag oder ich klaue ihm irgendwas oder er bemerkt, dass ich versuche, ihm was zu klauen und wird aggressiv. Und so entwickelt sich dann irgendeine Art von Situation, die wir dann zusammen aushandeln. Er in der Rolle dieser Person an dem Tisch in der Kneipe und ich als mein Charakter. So, und dann kann das eben auch sein, dass es vielleicht der Adjutant vom Räuberhauptmann ist, der dann noch irgendwie 2-mal pfeifen muss und dann kommen noch 3 andere durch die Tür. Oder wir legen das irgendwie friedlich bei und wir geben uns gegenseitig Getränke aus und kommen ins Gespräch, werden die besten Freunde und er sagt, Mensch, du, wo ich dich hier gerade, du scheinst ja Ahnung zu haben von Taschenspielertricks. Meinem Onkel wurde vor 500 Jahren ein Amulett geklaut und das hat jetzt die Familie Schneckenfittich und das hätte ich gerne wieder. Ich gebe dir 10 Goldstücke, wenn du mir dieses Amulett besorgst. So, zack, habe ich einen Auftrag. Dann gehe ich mit meinen Kumpels dahin, hol das Amulett oder auch nicht. Also ich gebe dir jetzt den Auftrag, dass du da zu dieser Parkbank gehst und diese Jesusfigur beschreibst und herausfindest, wer die wo entwendet hat, in welcher Kirche. Genau. So in der Art würde es passieren. Genau, richtig. Genau. Oh je, schön, dass du dich wenigstens daran erinnert hast, wie wir drauf gekommen sind. Du bist abgeschwiffen. Ein wenig. Ja. Also eine Woche nach Weihnachten tauchte dieses Ding auf einmal auf, 70 Zentimeter groß, bemalter Gips, ja, ein Jesus in rot-goldenem Gewand, der in segnender Position barfuß auf einem Sockel steht, und wahrscheinlich wurde die aus irgendeiner Art von kirchlicher Einrichtung gestohlen und bisher scheint die aber keiner zu vermissen. Tja, und jetzt steht sie halt da und wird zwischengelagert bei der örtlichen Polizeistation. Genau. Und das Polizeipräsidium Aalen bittet um Hinweise. Naja. Vielleicht tut sich da ja jetzt noch was. So, und wenn es nur ist, dass Dottie ins Rollenspiel einsteigt. Bestimmt nicht. Du hast mich nach 3 Minuten abgehängt. Also völlig. Naja, dann halt nicht. Mein Gott. Ja. Ich habe alles versucht. Ich hätte ja eigentlich noch einen Gasflaschenautomaten mitgebracht. Das Problem ist, dass ich davon kein Bild habe. Aber was? Auf Instagram ist mir nämlich ein Bild über den Bildschirm gehuscht, der mir einen Gasflaschenautomaten in Forchheim gezeigt hat. Finde ich ja ganz spannend, weil das ist ja gerade für uns Camper ganz interessantes Thema, dass man solche Gasflaschen eventuell irgendwo in der Nähe von einem Campingplatz, wenn man mal steht, ziehen könnte. Leider habe ich davon kein Foto, denn aus Instagram darf ich mich natürlich nicht bedienen. Einen ähnlichen Automaten soll es anscheinend auch in Bielefeld und in Wertheim geben. Vielleicht hätte ja jemand von unseren Hörern Lust, der dort in der Nähe wohnt, uns mal ein Foto zukommen lassen von diesen. Du hast jetzt gerade gegoogelt, habe ich gehört. Ich habe jetzt gerade gegoogelt und habe zumindest gefunden, dass der Tom-Baumarkt in Forchheim auf das Gerät, auf das Suchwort Gasflaschenautomat reagiert. Genau. Nee, Moment. Leider kein Bild. Das ist nur der in Kronach und nicht in Forchheim. Das muss auch Forchheim enthalten. Und da gibt es keine Website zu. Nee. Ja, und vor allem dürfen wir ja leider kein Bild verwenden. Ich würde es halt gerne bei uns einstellen. Aber wir hatten aber sowas Ähnliches schon mal aus Dänemark. Ja. Da hat uns auch schon mal jemand einen Gasflaschenautomaten geschickt. Was? Für mich war das völlig neu. Ich habe das völlig verdrängt gehabt. Okay. Das müssten wir ja bei uns selber googeln können. Dass du dich daran noch erinnern kannst, sehr schön. Ich hab ja, das völlig verdrängt. Wir hatten das auch nicht sofort erwähnt. Und die Hörerin hatte noch mal nachgefragt, was denn damit ist. Ja, Episode 63. Gasflaschenautomat in Löcken. Statistiktortenersteller im Sauna-Club. Genau. Haben nicht aufgeschrieben, nicht in den Shownotes vermerkt, von wem uns der eingereicht worden ist. Tatsächlich. Habe ich völlig verdrängt. Für mich war das eine völlig neue Idee und ich fand es richtig gut. Und habe mir gedacht, Mensch, sowas könnte man doch öfters gebrauchen, weil... Wann geht eine Gasflasche aus, wenn man sie am nötigsten braucht? Nachts um drei. Aber dann kommst du auch nicht vom Campingplatz runter, um mal schnell zum Automaten zu fahren und dort eine Gasflasche zu kaufen. Aber dass an sich rund um die Uhr, 24 Stunden, die Möglichkeit besteht, eine Gasflasche zu kaufen, finde ich ja schon mal sehr cool. Ja, ist die Frage, ob du da vielleicht ein Taxi rufen kannst oder dergleichen. Schwierig. Was habt ihr eigentlich für eine Gasflasche? Eine 5 Liter oder eine 11 Liter? In dem Detlefs Wohnwagen haben wir eine 11 Liter Flasche drin, aus Aluminium. Aus Alu. Mhm. Und in dem Knaus da passen nur 5 Liter Flaschen rein, dafür aber 2. Okay. Und was bevorzugst du? Was ist dir lieber? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich war ja bisher nur einmal wirklich mit dem Ding unterwegs. Also wir hatten gemeinsam eine Testfahrt gemacht mit irgendwie ein verlängertes Wochenende. Und dann stand ich ja noch eine Woche in Tönning auf dem Campingplatz und da war es jetzt eher frisch, vor allem in den Abendstunden. Da habe ich dann viel die Heizung angemacht. Entsprechend habe ich da auch, glaube ich, ganz gut was verbraucht. Die ist noch längst nicht leer. Aber ich finde einfach so vom Gedanken her ist irgendwie schlauer, eine große Flasche zu haben. Ich weiß noch nicht mal genau, warum. Aber das finde ich jetzt gut. Ja, bei mir geht es nämlich genauso. Ich kann keinen Grund nennen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, 2 Fünfer wären besser als 1 Elfer. Ach so? Ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, weiß ich nicht, ich kann es gar nicht mal genau beschreiben, aber wenn beide leer sind, sind beide leer, dann hast du genauso verschissen. Aber andererseits, wenn eine leer ist, dann hast du wenigstens noch eine auf Ersatz und kannst die andere dann zum Auffüllen bringen. So, ach so. Weiß ich nicht. Nee, ist richtig. Aber diese beiden sind natürlich wesentlich schwerer als 1 Elfer. Ja, nee. 2 mal 5. Das sind 10. Also die Flaschen selber biegen ja die noch. Die Flaschen mehr, selber werden ja nicht mitgerechnet in der Gewichtsangabe, richtig. Ja, das, ach, keine Ahnung. Aber ich bin ja, doch, ich glaube, der Grund, warum ich eher auf 11-Liter Flaschen stehe, ist halt, dass es die auch in Alu gibt und die sind echt leicht. Okay. Also eine volle 11-Liter Aluflasche wiegt so viel wie meine leere Stahlflasche mit 11 Liter. Das ist der Hammer, was das für einen Unterschied macht. Mhm. Also kostet halt auch mehr, ja klar. So muss man, also der Anschaffungspreis insofern, das ist schon höher. Man tauscht die ja dann gegen eine volle und muss dann die Flasche selber nicht mehr bezahlen, sondern nur noch die Füllung, dann ist es egal. Die kosten am Anschaffungspreis doch deutlich mehr und die gibt es halt, soweit ich weiß, gibt es die Aluflaschen nicht in 5 Liter. Nee, die gibt es nur in 11. Was auch mal ein Argument war, dass man es halt in Italien und Frankreich und so schlecht getauscht kriegt. Da würde man anscheinend die Stahlflaschen besser getauscht kriegen. Aber wir fahren viel zu selten ins Ausland. Also bei uns wäre das auch total Wumpe. Wäre auch ein Argument für eine Alu. Aber wir haben den Umstieg noch nicht geschafft. Schade. Tja. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht warum. Ich habe kein richtiges Argument. Deswegen fand ich es jetzt mal interessant. Naja, also die Überlegung ist natürlich also das kann ich schon nachvollziehen, dass du sagst, ich möchte, wenn die eine Flasche, die ich im Einsatz habe, leer ist, dann noch in der Lage sein, einfach nur umzuklemmen auf die andere Flasche. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber deswegen, also wir hatten eine Zeit lang dann auch neben der 11-Liter Flasche auch noch eine 5-Liter Flasche mit drin, weil nämlich die 11er irgendwann mal leer war. Und wir nichts anderes, und wir gesagt haben, das ist ja Quatsch, jetzt noch irgendwie, so wir waren dann an der Ecke, wo wir keine Aluflaschen tauschen konnten. Also es gibt solche Orte, wo man eben keine Alu bekommt, auch in Deutschland nicht, oder wie? Ja, manchmal sind die halt auch einfach nicht lieferbar. Oder die hat gerade der Händler vor Ort gerade nicht da, weil die ausverkauft sind oder sonst irgendwas. Also sind die seltener als die Stahlflaschen? Also ist es einfach, eine Stahlflasche zu kriegen? Stahlflaschen sind halt weiter verbreitet, weil sie günstig sind. Aha. Okay. So. Und normalerweise, also findest halt, wenn du irgendwo im Baumarkt oder sowas, dann ist es halt eigentlich kein Problem. Das funktioniert in der Regel, aber da musst du halt auch erstmal hin. Also musst irgendwo in der Gegend sein, wo halt in greifbarer Nähe ein Baumarkt ist, der sowas führt. Und das musst du halt erstmal finden. Haben wir halt in dem Moment nicht. Und dann haben wir eben kurzerhand an der Tankstelle eine 5-Liter Flasche gekauft, weil die halt einfach näher dran war, buchstäblich gegenüber von der Campingplatzausfahrt. Mhm. So, jetzt haben wir halt noch eine 5-Liter Flasche hier rumstehen. Das ist natürlich auch irgendwann, stehen die sich ja hier auch, also die stapeln sich ja regelmäßig, weil die kaufst du ja nur zum Tauschen und nicht zum Zurückgeben. Das ist ja, dann musst du halt eine rote Flasche nehmen, die auf Pfand geht. Die hatten sie natürlich auch wieder nicht. So, dann hast du halt, die kannst du dann nur noch zum Schrott bringen. Also, egal wie du es machst, ist immer doof. Ja, wir haben halt 2 Stahlflaschen und haben überlegt, ob wir umsteigen auf 1 Elfer Alu. Rein aus dem Gewicht heraus, weil wir ja vorne noch die E-Bikes auch noch drauf haben. Ja, also ich rate dringend dazu. Ja. Weil es ist allein vom Gewicht, wenn du kannst nirgendwo so leicht Gewicht einsparen wie da. So, aber wie gesagt, also ich kann auch nachvollziehen, die Sicherheit haben zu wollen, noch einfach nachts um 3 dann auszusteigen und zu sagen, na gut, dann mache ich jetzt halt kurz die andere Flasche dran. Oder halt, wenn du den automatischen Umschalter hast, dann musst du ja noch nicht mal das. Aber dann mit einem automatischen Umschalter kannst du auch gleich die 11-Liter Flasche nehmen, finde ich. Weil du dann ja nicht merkst, dass die eine leer ist. Verstehst du? wie ich meine, siehst du, wie ich denke? Schon klar. Naja, schauen wir mal. Neue Saison kommt ja bald. Ja, wird Zeit. Ich hoffe nur, dass dann nicht wieder irgendwelche Lockdown-Geschichten sind, dass man dann nicht losfahren darf oder irgend so ein Unfug. Ja gut, da können wir nicht hellsehen, da wissen wir nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Wirst du trotzdem deine Pläne so verfolgen, wie du es sonst auch gemacht hast, oder wartest du jetzt einfach mal ab? Wir werden jetzt erstmal abwarten. Wir wissen auch noch nicht, was wir mit dem zweiten Wohnwagen machen. Mhm. Also der eine steht ja jetzt bei uns im Garten. Da habe ich so ein bisschen Schiss gerade, weil der setzt langsam Moos an. Ui, steht also, der unter dem Baum? Ja, neben so einer Hecke. Ah. Das ist also alles nicht cool. Nicht abgedeckt? Nee, würde ich nie. Also da habe ich nur Schlechtes drüber gehört. Weil es stockt, weil Feuchtigkeit stockt drunter. Genau, richtig. Mhm. So, und mal gucken. Also der muss jetzt sowieso dann im Frühjahr zum TÜV und da muss auch ein Fenster getauscht werden, das ist undicht. Da läuft Wasser rein, zum Glück nur ins Fenster, nicht in den Wohnwagen, toi toi toi. Und dann sollen die den, wenn die den sowieso da haben, auch gleich sauber machen. So, das ist ja dann kein Problem. Mhm. Oder ich fahre den halt selber irgendwo zur Waschstraße, ist ja wurscht. Also zur Waschanlage, es gibt so eine SB-Waschanlage hier, wo der reinpassen müsste. Das sollte gehen. Aber die Frage ist halt weiterhin dann, wo stellen wir den hin? Bleibt der im Garten stehen? Was machen wir mit dem anderen? Sind wir damit unterwegs oder mit dem einen? Wir wissen es noch nicht. Mhm. Wir haben ja noch zwei Monate Zeit. Ist der, der bei euch im Garten steht, der neuere oder der ältere? Nein, ist der alte. Das ist der alte. Ah ja, okay. Mhm. Okay. Also habt ihr demnach noch überhaupt keine Pläne geschmiedet? Nee, wir haben wohlweislich gesagt, dass wir uns da im Frühjahr oder bis zum Frühjahr entscheiden wollen. Mhm. Also es könnte sein, dass wir dann versuchen, irgendwo einen Dauerstellplatz zu kriegen. Wir sind auch schon bei einem Platz auf der Warteliste. Wollten uns eigentlich auch noch einen anderen Platz angucken. Hat jetzt nicht geklappt. Waren andere Sachen wichtiger. Ja, müssen wir mal sehen. Vielleicht kriegen wir das noch. Vielleicht kriegen wir es kurzfristig gedeichselt, vielleicht aber auch nicht. Wir müssen da mal schauen. Mhm. Ja, gut. Nee, ich habe nur gefragt, weil ich jetzt dieser Tage in der Zeitung gelesen habe, dass die, jetzt fehlt mir wieder ein Wort, ich bin heute so müde, ich weiß gar nicht, was los ist, dass die ganzen Reiseunternehmen jetzt Angebote machen, dass man bis 14 Tage vorher stornieren kann, um einfach erstmal die Buchungen reinzukriegen und eine gewisse Planungssicherheit zu haben, die sie ja im Grunde auch nicht haben, weil was ist, wenn dann kurz vorher wieder ein Lockdown kommt, dann werden die Reisen trotzdem alle wieder abgesagt. Aber die haben ja jetzt schon Schwierigkeiten, das Ganze so zu handeln und sich darauf einzustellen. Und ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich trotzdem meine Urlaubsplanungen jetzt mache, weil ich muss ja auch abgeben bei meinem Chef. Und wir planen jetzt vom Kopf her ganz normal den Urlaub ein. Und ob der dann kommt oder nicht, ist ja völlig Wumpe erstmal. Aber wir möchten eigentlich irgendwas haben, worauf wir uns freuen können. Das ist auch total schlau. Ein Lichtblick haben. Ich finde das total schlau und wir machen das ganz genauso. Wir planen auch erstmal damit, dass wir im Sommer 3 Wochen Urlaub haben und dass wir uns irgendwo zwischendurch noch was einschieben können, dass wir verlängerte Wochenenden mitnehmen oder sonst irgendwie, je nachdem, was halt irgendwie geht. Dass wir halt rauskommen und wir planen auch damit, dass wir im Sommer wieder irgendwelche Podcast-Veranstaltungen besuchen können oder. Findest du das nicht irrational, daran jetzt zu denken, an solche Luxussachen? Nee, gar nicht mal. Also der Gedanke ist eher, und da hat mich eine Freundin drauf gebracht, der Gedanke ist eher, mit schönen Sachen zu planen fürs Jahr, die man dann im Zweifelsfall verantwortungsvoll wieder absagen kann. Ah. Aber es ist, glaube ich, auch ungesünder, jetzt einfach nur so an die Wand zu starren und zu sagen, es ist alles so furchtbar und wir werden nie wieder irgendwie nach draußen dürfen und nie wieder irgendwelche Leute treffen können. Wir wissen es ja halt einfach nicht. So, und unser Sommer 2020, der war verhältnismäßig schön. Wir haben halt hier in unserem Garten gesessen, wir hatten Besuch von Leuten, wo wir buchstäblich von morgens bis abends draußen gesessen haben. Wir haben auf Abstand gesessen, gegessen, so wie das eben ging. hier im Wohnwagen haben zwei gewohnt. Wir haben im Haus, im Gästezimmern noch Leute untergebracht. Und das war eine richtig schöne Woche, die wir mit denen verbracht haben. Und wir haben das wahnsinnig genossen. Ich stelle mir vor, dass wir zumindest sowas im nächsten Sommer wieder hinbekommen. Mhm. Wenn nicht sogar noch mehr Normalität wie, keine Ahnung, Podstock oder weiß der Geier, was kommt. Ach, glaubst du dran, ja? Nee. Also. Ehrlich gesagt nicht. Aber du wünschst es dir. Aber ich wünsche es mir. Und ich stelle mir vor, wie schön das wird. Ach so, okay. Damit ich eben was habe, worauf ich mich freuen kann. Mhm. Und wo ich dann im Zweifelsfall sagen kann, ja, okay, dann klappt es halt nicht. Aber dann bin ich auch, also ich glaube nicht, dass ich dann enttäuscht bin, sondern ich glaube dann, dass sich das dann auch wieder gut anfühlt, weil man mit der Absage ja dann auch wieder Verantwortung übernimmt und sagt, ich entscheide mich jetzt bewusst dagegen, weil das die schlauere Variante ist im Vergleich zu, ich fahre mitten im Lockdown an irgendeinen Allgäuer Rodel-Hotspot, um da Schlitten zu fahren. Ja, eine schöne Sicht auf das Thema, weil ich habe immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich, wie gesagt, diese Pläne mache oder diese Gedanken habe, wo könnte ich hinfahren oder schon mal mit dem Finger auf die Landkarte entlang fahre, weil ich mir immer denke, mein Gott, du hast echt ein Luxusproblem, du überlegst jetzt, wo du im Sommer in Urlaub hinfährst und da sterben immer noch momentan Tausende von Menschen und es geht uns gerade gar nicht gut und wir haben echt ein anderes Problem, aber du denkst an den Sommer und dass du wieder mit dem Wohnwagen wegfahren kannst, aber warum nicht? Ja, du hast recht. Man sollte vielleicht ein bisschen positiv in die Zukunft schauen und wenn es dann eben nicht funktioniert. Genau. Und das ist, ich glaube, das ist einfach der gesündere Ansatz. Natürlich kannst du dich auch zu Hause verbarrikadieren und täglich das RKI-Dashboard mit den neuesten Infektionszahlen aufrufen und irgendwelche täglich erscheinenden Podcasts hören, in denen irgendwelche neuen Corona-Entwicklungen besprochen werden. Klar geht das. Aber die Frage ist halt am Ende, was ist gesünder für die eigene Psyche? Und ich stelle mir vor, dass es besser ist, wie die Maus Frederik Farben zu sammeln und Gerüche sich einzuprägen oder halt sich einfach schöne Gedanken zu machen, um über den Winter zu kommen. Und eben diese schwere Zeit mit den vielen Toten und den vielen Neuinfektionen und der Sorge, die das natürlich auch alles mit sich bringt, für einen selber, für Verwandte etc., um da einigermaßen mit umgehen zu können. So, und ich habe für mich eine Liste gemacht mit Urlaubszielen, die heißt Urlaubsziele 2021. Ist vollkommen unrealistisch. Auch in einem normalen Jahr wäre es nicht möglich, all diese Ziele in der Form so anzufahren, wie ich mir vorgenommen habe. Aber ich habe da einfach für mich einfach 20, 25 kleine Reisepläne entwickelt, kleine Reisen entwickelt, wo ich sage, hier möchte ich mal hin. Und da werde ich auch 2022 oder 2030 noch hinfahren können. Aber erstmal ist es auch wichtig, das zu haben und sich Gedanken zu machen, sich das auszumalen, um einfach nicht den ganzen Tag an scheiß Corona zu denken. Finde ich. Kann man anders sehen. Vollkommen normal, vollkommen legitim. Guter Ansatz, ja, schön. Aber mir geht es besser damit. Stimmt, und brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben, deswegen. So, und schlechtes Gewissen, muss man, glaube ich, dann sowieso nicht haben. Selbst wenn man schon jetzt anfängt, für den Sommer irgendwas zu buchen. Warum denn nicht? Dann ist eigentlich das, was ein schlechtes Gewissen auslöst, dann halt der Gedanke an die arme Mitarbeiterin im Reisebüro, die dann die Stornierung abwickeln muss und wieder kein Geld verdient hat. Das sehe ich immer so ein bisschen als Ausrede, wenn ich das als Argument bringe. So von wegen, ja, die Campingplätze, die freuen sich ja auch, wenn wieder Gäste kommen und die Hotels freuen sich auch wieder, wenn wieder Gäste kommen. Naja, aber es ist ja so. Es ist immer so ein bisschen, ja, aber es ist auch immer ein bisschen daran zu denken, wegen solchen Sachen daran zu denken und da sterben tagtäglich so viele Menschen und uns. Ja, bin da ein bisschen hin und her gerissen, aber. Nein, also ich habe für mich gesagt, ich fange noch nicht an zu buchen. Ich plane fröhlich vor mich hin und überlege mir, was können wir machen. Und wir entscheiden dann, also es wird sowieso bei uns auch in diesem Jahr wieder auf Campingurlaub hinauslaufen, in welcher Form auch immer. Und dann können wir da relativ kurzfristig planen. Mhm. So, und dann muss man halt gucken, also dieses Jahr war es ja mit Camping ganz schön dünn, weil halt die Plätze so überlaufen waren. Es war, glaube ich, echt schwierig, stellenweise noch was zu kriegen. Ja, das kommt noch hinzu. Und ja, das wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch so sein. Aber meine Güte, da muss man halt drumherum planen. Und dann, also irgendwas findet man ja immer. Mhm. Und dann ist es vielleicht halt nicht der Top-5-Sterne-Platz, sondern nur der mit 3 Sternen, meine Güte. Ja, oder nicht an der Ostsee oder nicht im Allgäu, sondern halt irgendwo in Kassel. Zum Beispiel. Grüße nach Kassel. Keine Ahnung, wer da wohnt. Ja, schön. Ja. Schön. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Gut, dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Wir treffen uns wieder im nächsten Monat am 15. um 12. Servus. Tschüss.